drücke mal die Stern-Taste und Rekord drücke ich vielleicht auch mal. Und Rekord-Play damit auch aufnehmen. Da oben laufen jetzt die Sekunden, das läuft gut. Hier zeigt er auch was an. Und jetzt gehen wir mal eben hier rüber, dass wir sehen, falls Kommentare kommen. Wie gesagt, wir sind ja nicht mal sicher, ob heute überhaupt irgendwer zuhört. Die eine Hälfte ist bestimmt auf dem Event oder auf dem Weg dahin. Ja. Und die andere, ja, die cache dann irgendwo draußen bei dem Wetter. Obwohl hier oben ist das Wetter gar nicht so gut. So, was haben wir vom letzten Mal noch? Wir haben noch einen Nachsatz von Wikiewicz, den er vergessen hatte. Ja, den haben wir hören dürfen, als wir ihn zum Bahnhof gebracht haben. Genau, es tat ihm so ein bisschen leid, hatte ich das Gefühl, dass er ihn nicht noch gebracht hat. Ne? Das lag ihm echt am Herzen. Mhm. Ich fand seine Abschiedssätze ja sowieso gut, das war ja richtig so schöne, diesmal auf den Punkt brachten. Aber wir erwähnen es nochmal, dass man, wenn man mehrere so eine guten Caches oder gerade so gute oder schwere Caches hintereinander macht, dann sollte man, wie sagt man es am besten, den letzten auch noch fair bewerten. Nicht, weil man schon kaputt und müde ist, auf dem rumhacken oder auch den letzten schlecht machen, weil der erste nicht gut war. Also man sollte schon versuchen, jeden Cache für sich zu sehen. Bringt das so auf den Punkt, ja, ne? Ja, ja. Jeder Cache für sich, das war der Hauptpunkt. Er hat wohl Logs bekommen, wo Leute den letzten Cache nicht gut fanden und haben dann den ganzen Tag irgendwie mies bewertet. Ja. Das ist natürlich recht unfair dann. Genau, was haben wir noch? Quasselpot. Der hat ja so eine schöne Podcast-Statistik. Selbst da gibt es ja Statistiken. Und wir haben es geschafft. Wir haben eine Stelle gefunden, die wirft er nicht extra aus. Das hätte er sogar angeboten, dass er das macht. Aber ich habe gesagt, lass mal, brauchst nicht. Wir labern pro Folge am meisten. Also wir müssen auch heute wieder, damit du weißt, den Gast stellen wir gleich noch vor, dass es auf ihn zukommt. Also wir müssen unsere hohe Quote halten. Stundenmäßig pro Folge liegen wir weit vorne. So, was haben wir noch? Du möchtest einen Jingle einsingen. Ja, brauchen wir eigentlich einen oder nicht? Was meinen denn die Hörer, ob Konserve oder, guck mal, kein Kommentar, ich glaube, es hört gar keiner zu. Was meinen die Hörer, brauchen wir einen Jingle oder nicht? Und wenn, kann uns irgendeiner so ein Ding bauen und mir einen Zettel geben, wo draufsteht, darf ich auch benutzen, ohne verklagt zu werden? Ja, wenn ja, schön, dann nutzen wir den, wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Ich weiß auch nicht, ob wir einen brauchen. Mir fällt immer auf, alle haben sie jetzt einen Jingle. Weiß ich nicht, brauchen wir jetzt auch einen? Ich meine, gut. 1000 Fliegen mögen Scheiße und. Ich könnte euch einen klimpern, also ich habe ja oben eine Klimper. Also wir haben jetzt einen Jingle bald. haben wir das schon mal? Was haben wir noch? Hast du einen Banner gebaut? Natürlich nicht. Also wir bauen demnächst der Marco einen Banner. Irgendwer hat gefragt für einen Banner. Irgendwer wollte uns 76 irgendwas. Ja, das Maß habe ich noch. Ich habe die Mail noch im Posteingang, ganz brav. Ich gucke mir das nochmal an in Kürze. Genau. Und dann haben wir ein letztes, machen wir Werbung für Events. Ich will jetzt gar nicht auf eingehen, welches, aber ich habe eine Mail gekriegt, wo einer sagte, Mensch, wir machen dies und jenes. Und das klang auch alles einleuchtend, sinnvoll, ist aber nicht in unserer Nähe. Wir werden da nicht hingehen, haben da nichts mit zu tun. Und die Frage ist, verlesen wir sowas in unserem Podcast? Ich habe erstmal gesagt, ich glaube eher nicht, weil irgendwie passt das nicht zu unserem Format. Also ich möchte schon nur über die Events reden, die wir mitmachen oder wo ich weiß, wovon ich rede. Denke ich auch, die Nachrichtensendung haben wir ja nicht hier mit. Das lassen wir anderen gerne. Ja, das macht man bei den Dosenfischern, die freuen sich ja auch, die machen das ja gerne. Die haben da ja einen Spaß dran. Aber bei uns, also sorry, wir werden Werbung echt in keinster Form machen, also braucht ihr mal fragen. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach damit man sich das erspart. Wenn wir irgendwas gut finden, dann kommen wir von uns alleine drauf. So. Wenn wir was gut finden, dann ist das unser Gast heute, MB, M.B. Ich weiß nicht, wie spricht man es am besten? Also ich spreche es immer MB aus. MB. Ist das nicht ein Spielehersteller? Das ist auch ein Spielehersteller. Bist du reich? Ist das deine Firma? Noch nicht. Ach, schade, sind wir beim falschen hier. Ja, MB heute unser Gast aus Nähe von Lüneburg. Eigentlich ist das doch vor Lüneburg, wenn man von uns kommt, ne? Wenn man aus Richtung Westen kommt, ist das vor Lüneburg. Warum musste ich dann durch Lüneburg fahren? Das habe ich heute wahrscheinlich über die Autobahn gekommen bist und dann fährst du erst durch Lüneburg. Also nehmt kein Garmin, das führt euch kompliziert. Google Maps auch. Ach, bist du auch so gefahren? Als ich hier so herfuhr, denke ich immer, scheiße, kann da, irgendwas stimmt doch hier nicht. Weil auf der Karte, ich habe das vorher auf Autohut angeguckt und da war Reppen, steht ja ein gutes Stück vor Lüneburg eigentlich. Und plötzlich fahre ich in Lüneburg zu gerne, mitten durch die Stadt auch noch. Den Scheiß. Nächstes Mal fahre ich nach Keschen, das ist besser. So, ja, dann lass uns mal anfangen. Fängst du mal an. Na gut, wie der Name zustande kommt, kann man sich fast denken bei M.B. Genau, also das sind einfach die Initialen Vorname und Nachname. Vorname ist Matthias und der Nachname halt fängt mit B an. Boah, das ist dann ja simpel und mal. Ganz simpel. Sowas gibt's auch. Das gibt's noch, ja. Hatten wir selten bisher. Man hört aber auch einiges von dir unter einem anderen Namen, arven.de. Genau, Arven, das ist ein alter Spitzname, den ich eigentlich schon lange vorher hatte. Und wer ist jetzt Miss Arven, wenn ich mal gleich eine? Das ist meine Frau. Ah, okay, also ich war jetzt nicht sicher, ob das zusammengehört, das war mir nicht so ganz... Doch, doch, also wir sind verheiratet und cashen auch zusammen und sie hat keinen eigenen Account, also wir cashen unter M.B. zusammen und ja, dieser Spitzname Arven oder Aven, so ein bisschen englisch ausgesprochen, das ist einfach ein alter Spitzname und da ist das auch... Das ist damals so entstanden, als ich mich bei Groundspeak angemeldet habe. Ich wollte irgendwann einfach mal einen anderen Accountnamen haben. Ich hatte mich überall als Arven angemeldet und wollte dann irgendwann einfach mal einen anderen Namen haben oder einen anderen Nicknamen haben. Ja. Und daher ist mir da nichts Besseres eingefallen als MB. Also Trennung ist nicht mehr drin, bin ich unter einem Namen. Nee. Ja, viele denken ja auch, dass B steht für Bärbel oder Babsi oder irgendwie sowas für meine Frau, aber die heißt Ina. Also. Da bin ich echt fantasielos, muss ich sagen. Ich mache mir bei diesem Namen immer gar keine Gedanken. Ich frage dann einfach das einfach. Nee. Wie bist du denn überhaupt zum Hobby gekommen? Du bist auch ewig dabei, ne? Ja, also dabei sind wir seit Oktober 2004, haben wir uns angemeldet. 2 Monate vor mir noch. Und, Silberrücken hier. Ja, gekommen, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe mit einem Cacher aus Hamburg früher zu einem anderen Thema immer gechattet. Und er hat dann irgendwann mal mit dem Cachen angefangen und hatte davon im Chat erzählt und ich habe das erstmal gar nicht für voll genommen. Also, welcher denn? Das ist Scheinbar aus Hamburg. Danny, der macht der noch was? Habe ich auch nie gehört. Also ab und zu twittert er nochmal was, aber ob er cached, das weiß ich nicht. Habe ich jetzt lange nicht beobachtet. Also der hat auch irgendwann im Ende 2004 angefangen. Ja, und er hatte davon erzählt und ich habe das überhaupt nicht für voll genommen. Ich dachte, was erzählt er da? Und kurze Zeit später, 2-3 Wochen später, hat er mit einem Kumpel zusammen einen Cache gemacht, und zwar jenseits der Wolfschlucht von Cosmic, ja, Bob. Ja. Klar. Er kennt den Hitzacker. Nicht. Und da hat er so von geschwärmt, dass das so klasse ist, was der gesehen hat. Und alles super. Und da hatte er auch Fotos gemacht. Und die Fotos hatte ich mir mal angeguckt. Und ich habe damals schon fotografiert, mit so einer kleinen Kompaktkamera digital. Mhm. Und wenn man fotografiert, dann ist man irgendwie immer auf der Suche nach irgendwelchen Motiven. Und da hat das dann irgendwann Klick gesagt. Die feine Region, vermute ich mal. Also, ja. Ja, auch. Also hauptsächlich, na klar. Und ja, da hat das Klick gesagt und ich habe gesagt, das ist super, das ist eigentlich echt interessant. Wie geht das? Was muss man da machen? Wo kann man das machen? Muss man das nicht mal aufschreiben, dass wir das in diese Shownotes noch. Und ja, er hat mir das dann erklärt, wie das funktioniert und ja, ich habe mich dann angemeldet und GPS bestellt und dann ging es los. Ne? Sofort verfallen. Natürlich, sofort. Ja, und jenseits der Wolfschlucht ist natürlich super. Den habe ich gerade mit Alpha-Männchen gemacht. Wenn man damit ihr wart jetzt gerade, ne? Hatten wir uns drüber. Das letzte Eis erwischt und hatten da unsere lieben Probleme mit dem. Aber war das nicht großartig? Temporären T5er. Das war echt ordentlich. Ja, das war also super. Also allein die feine Location ist das ja schon. Das ist gigantisch, ne, diese. Aber auch schon der Weg von der ersten zur zweiten Station. Wir sind nur auf Eis gelaufen. Also ein Stück ist irgendwo zwischendrin. Das fand ich nicht ganz so glücklich, wo man an der Bundesstraße lang muss. Aber das war auch nur ein kleines Stück. Also das ist jetzt auch stöhnend auf hohem Niveau. Also der Cache selber ist ja. Ja, gut, bei Cosmic Bob braucht man sich auch nicht drüber unterhalten, ob der gut oder schlecht ist. Das ist der Name, den ist wie Wikiewicz, das ist einfach, da weiß man, was man kriegt. Und wenn man solche mag, dann, ja. Ja, wenn man das jetzt zusammenrechnet, 2004 angefangen, der Herr MB. Der Cache ist tatsächlich mindestens ja genauso alt und der ist immer noch aktiv. Finde ich auch stark. Also, da leistet Cosmic Bob auch ganz schön was, dass er die Caches über so einen Zeitraum aktiv hält. Ja, der baut auch viele Caches oft um, ne? Also, dass man irgendwelche Stationen, ja, hat er damals schon gemacht, die nicht mehr funktionieren oder verbrannt sind, dass die dann einfach umgebaut werden, rausgenommen werden oder welche dazu. Ja. Wie lange haben wir damit schon? Also 8 Jahre bist du dabei? Nur fast, ne? 7,5 so. Jetzt kommt die Frage, stellst du immer die nächste. Und die Person hier. Verrät's uns deinen Beruf? Ich arbeite bei der Telekom als Techniker. Wird Jörg sicher freuen. Ja, Telekom ist ja so mein eigenes Lied. Genau. Nee, also man muss ihn jetzt auch lassen, was die sich da amtsmäßig hingelegt haben, also von der Abhandlung dieses Vorgangs, war schon lächerlich. Aber der Techniker habe ich einmal angerufen, danach ging es. Also die reine Technik scheint die im Griff zu haben. Das ist eher der Ablauf der Bestellung, der da manchmal also Probleme machen manchmal könnte. Manchmal Probleme, ja. Gut, obwohl ich wirklich schon eine Frechheit finde, ich weiß, es gibt ja so einen Podcast von, ich glaube, Pritlaff oder wer den gemacht hat, wo es mal darum ging, um was die Telekom eigentlich könnte. Und das ist ja für DSL diese, wie heißen die, wo man das einstellt, da gibt es ja verschiedene Einstellungen, wie schnell das ist. Ja. Also bis zu 100, bis zu 50 MB geht es ja. Ja. Ach ja, und jetzt, und immer wenn dann Konkurrenten kommen, dann verändern die eigentlich nicht die Technik, sondern nur diese Einstellung und können eigentlich noch viel mehr dem Kunden geben. Was sie vorher aus Bequemlichkeit, in Anführungszeichen, einfach nicht machen. Und gerade bestätigt sich, dass ich höre, jetzt liefern sie die ersten 100 Mbit-Anschlüsse, nachdem Kabel Deutschland das tut. Also die Technik, die wird ja auch ständig ausgetauscht. Ist mal. Klar. Nein, nein, wirklich. Die wird wirklich ausgebaut und ausgetauscht. Und dann geht es irgendwann schneller. Ne? Ja, immer wenn gerade der Konkurrent da ist. Es fällt schon auf, dass das aber oft zeitlich gerade gut zueinander passt, um das mal vorsichtig zu sagen. Gut, bei den Mitbewerbern geht die Technik auch weiter. Ne? Ist klar. Also ich bin gar nicht beschwert, ich bin mit dem Anschluss zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen laggy ist, manchmal ein bisschen Anspruchsmoment dauert. Aber da kann ich mit leben. Also ich habe jetzt 50 MB Download und der interessierte mich eh nicht. Aber diese 10 MB Upload sind natürlich als Podcaster das ist ein Traum, ne? Geschenk Gottes, ja. Das ist wirklich so. Das ist aber auch schon ziemlich off-topic. Ja. Oh, was wir vergessen haben, wie alt bist du denn so? Wie alt bin ich denn? Ich werde dieses Jahr 42. Im Sommer. So junger. Also 41,5. Bestätigt so die Kescher Durchschnitt, ne? Ja, es sind relativ viele mittelaltrige. Ja, 40 bis 50. 40 ist, so, das ist ein ganz großer. Das ist auf Sobo, der Stein alt. Sobo schon sehr alt. Dann kannst du ihn mit Virkirch zusammen Geburtstag feiern. Ja, der ist auch so alt. Ne? Wie viele Caches hast du gefunden und gelegt? Gefunden haben wir so um die 3.400 jetzt ungefähr, 3.405 oder irgendwie sowas, glaube ich, letztes Wochenende. Gelegt haben wir 14, wovon 4 jetzt schon wieder im Archiv gelandet sind. Na schon, also ich habe gar keinen mehr, ehrlich gesagt, im Moment offen. Ja. Na doch, einen mit Marco zusammen. Ja, also einen haben wir letzte Woche erst ins Archiv gekloppt, weil ich glaube zum dritten Mal innerhalb von 2-3 Monaten die Dose weg war. Ja, okay. Und davor hat das Versteck, glaube ich, 6 Jahre oder 5 Jahre gehalten. Habe ich mir gesagt, jetzt habe ich da keinen Bock mehr zu, jetzt haue ich das Ding ins Archiv und weg damit. Ne? Das kann ich sehr gut verstehen. Aber heute haben wir gar keinen einzigen Zuhörer hier. Zumindest haben wir keinen Kommentar. Jungs, falls auch irgendeiner zuhört, der kommentiert wenigstens mal. Oder geht Geiz raus. Ich will mal eben so zwischendurch gucken. Doch verbunden, er sagt, naja gut, aber wer setzt sich um die Uhrzeit auch hin und hört Podcasts über Geocaching? Die cachen alle. Ja, wenn aber wer da draußen cachen kann. Ja. Aber es gibt ja auch eine Konserve, das ist ja nicht das Problem. Das finde ich auch gerade auffallend. Ich habe es bei mir in der Umgebung auch bei einigen Caches gesehen, die schon ein paar Jahre alt sind. Die haben jahrelang kein Needs Maintenance und sowas gehabt und auf einmal hopp, weg, Dose wird ersetzt, 4 Wochen später wieder weg. Also entweder sind es irgendwelche Anwohner oder Kinder, die darauf aufmerksam werden, die machen sich einen Spaß draus, oder es sind vielleicht wirklich andere Cacher. Ja, aber die meinen gerade diese Häufung. Also ich fürchte, dass es eher Cacher sind, die irgendwie sich vielleicht auffällig verhalten. Und dann sehen die Anwohner das, ja. Genau. Dass irgendjemand das sieht im Vorbeigehen, Fahren, Nachbarn, sonst irgendwas. Mal ganz ehrlich, was heißt auffällig verhalten? Wenn du jetzt guckst, in Ochsenwerder haben sie gerade irgendwie eine Runde mit 29 Caches gelegt, die ziemlich simpel versteckt sind. Mal vorsichtig formuliert. Na gut, das heißt, sie kommen scharenweise. Und dann vor den Gärtner da, wie heißen sie, Gartenlaubenhäuschen da. Schrebergärten. Du kannst dich so unauffällig verhalten, wie du willst. Wenn an einem Baum plötzlich täglich 30 Leute anhalten, dann würde ich da als Schrebergärtner auch mal rüberlaufen. Und ich würde auch alles entsorgen, weil mir das auch auf den Keks gehen würde, wenn vor meiner Hütte 30 Leute am Tag anhalten. Also bei dem Cache, den wir jetzt vor kurzem archiviert haben, da ist vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren wirklich Das ist in Lüneburg in der Stadt, direkt an der Ilmenau, also im Wasserviertel. Ja. Und gegenüber von diesem Cache wurde ein Hotel eröffnet. Und der Frühstücks- und Kaffeebereich, also der Essensbereich, das ist alles so verglast. Guckt auf die Cache. Wirklich, also da ist wirklich nur der Fluss zwischen. Also das ist natürlich schon, da kann man sich so auffällig, wie man will, verhalten. Da fällt man einfach auf. Das ist einfach so. Mhm. Und dann ist die Location halt jetzt verbrannt. Und ja, mein Gott. Also, welches war denn dein erster gefundener Cache? Mein erster gefundener Cache war der Teichwiesenweg von Susi Sonne hier in Lüneburg. Mhm. Die ist schon so lange dabei? Die ist schon etwas länger. Ich glaube, die ist seit Mitte 2004 irgendwie dabei. Und die muss ich mir mal notieren. Meinst du, die würde sowas auch mitmachen? Fragen kannst du sie ja mal. Uns fehlt ja immer noch ein Mädchen. Ja, und das ist ein kleiner Traddi gewesen, so am Wegesrand. Da habe ich mich eigentlich auch ziemlich blöd angestellt. Da habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde auf der benachbarten Wiese bin ich mal auf und abgegangen mit meinem GPS, weil ich nur dachte, dass ich das möglichst genau finden will mit den Koordinaten. Aber letztendlich habe ich ihn dann gefunden und dann habe ich dann das Cachen dann irgendwann auch verstanden, wie das dann funktionieren könnte. Wie hast du denn die Koordinaten von deinem ersten versteckten Cache ermittelt? Die habe ich damals mit dem GPS, was hatte ich denn zuerst? Das gelbe E-Trax von Garmin. Mhm. Das war mein erstes, also unser erstes GPS-Gerät. Und ja, hingelegt, Koordinaten abgelesen, auf den Zettel geschrieben und dann eingetippt. Und hat sich dann auch gezeigt, dass die Koordinaten eigentlich schon einigermaßen gut eingemessen waren. Mhm. Weil da hat sich eigentlich bis auf einer, glaube ich, keiner beschwert von 500 Leuten und dann bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass die Koordinaten okay sind. Ja. Die Frage müssen wir sowieso mal überlegen, ob wir die drinnen lassen, weil die eigentlich abhängig von dem, wann die angefangen haben, immer gleich sind, weißt du, die so zu unserer Zeit angefangen haben, die sind mit dem E-Trax 10-mal hin und her gelaufen, die heute anfangen, schmeißen das iPhone hin und sagen, wird schon hinkommen. Letztendlich, da müssen wir mal überlegen, ob wir die Frage noch drin lassen. Was haben wir denn noch? Hast du ein Event besucht? Hast du schon, das wissen wir ja. Normal und Mega auch schon? Oder? Ja, Mega auch, drei Stück jetzt, glaube ich. Das erste in Bochum waren wir. Oh, das ganz damals allererste, von dem ich immer nichts weiß. 2007 war das, glaube ich. Vor Bremen, ne? Das war vor Bremen, ja. Okay. Ja. Das waren die Geo-Olympics, ne? Genau, genau, da waren 700 Leute, glaube ich. Das war schon damals echt eine Sensation. Für die 700 Menschen. Ja, das zweite Mega-Event war das Event in Bremen. Und jetzt das letzte Mega-Event war Lost in MV, wo wir waren. Das Wasser-Event. Genau. Und ja, sonst Events, wir gehen schon gern auf Events, aber nicht wirklich viel. Also so diese Klönschnacks, die hier in Lüneburg stattfinden, die finden ja so viermal im Jahr ungefähr statt. Ungefähr, es ist kein festgelegter Termin, aber so ungefähr alle Vierteljahr finden die statt. Da gehen wir eigentlich schon fast, also auf zwei, drei Events im Jahr gehen wir hier in Lüneburg und sonst, wenn irgendwas Besonderes anliegt, so wie jetzt das Taschenlampen-Event heute Nachmittag oder diese Schweiger-Tours, die da stattfinden, manchmal, da gehen wir dann schon hin oder fahren hin. Ne? Schweiger-Tours, man darf immer die anderen beiden nicht vergessen. Stimmt, ja. Ja, er wird immer so als Galionsfigur drauf, das ist er ja auch. Ja, er stellt sich ja auch so hin. Dann. Das hast du jetzt gesagt, Gott sei Dank, dann erspare ich mir das. Aber das sind noch zwei andere und ich habe manchmal das Gefühl, dass die anderen beiden viel mehr Arbeit machen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber da wird Alex bestimmt noch was. Na gut, einer muss den Kopf dann halten. Ja, genau. Genau. Da wird mir jetzt auch noch was Fieses so einfach, aber das wollen wir jetzt nicht. Nein, Alex, das war jetzt auch kein Witz. So, was haben wir noch? Achso, dieses Jahr Events, Mega, irgendwelches geplant? Nein, gar nicht. Also sogar? Die Programme, die da... Ja, was steht da an? Leipzig steht an. Ja, Schwerte jetzt erstmal. Schwerte, das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dieses Event, was da los ist, was das... Das höre ich von jedem und erstaunlicher haben die aber Loks ohne Ende. Also ja. Ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, sondern ich höre von den meisten, die Schwerte, weiß ich gar nicht, was da genau ist, aber die haben ja Anmeldungen ohne Ende, soweit ich weiß, also es läuft da offensichtlich gut. Muss wirklich der Ruhrpott sein, der das ausmacht dann, ja. Klar, gibt es viele Cacher, ne? Für viele eine kurze Anreise und dann geht es hin. Ja, Leipzig... weiß ich nicht, das war für uns dann auch irgendwie ziemlich weit. Ja, das stimmt. Von Hamburg hier, die Gegend Hamburg, dann nach Leipzig, schon eine Tour. Ja. Aber sonst ist auch an Events nichts geplant, was wir jetzt vorhaben. Hm. Also Leipzig habe ich tatsächlich mich mal angemeldet, das fand ich mal spannend. Hm. Aber die Tour hatte ich auch so ein bisschen in sich. Ne? Und dann haben wir noch eins, habe ich jetzt gesehen, was mal ganz spannend ist, das haben die Dosenfischer auch letztens vermeldet. Da habe ich mich tatsächlich auch gleich angemeldet, Geocaching-Kongress oder wie das heißt. Ich weiß nicht, ob da irgendetwas bei rauskommt, glaube ich nicht. Ja, wo Da wollen sie den ganzen Tag Workshops machen, zum einen, findet also where I go, aber auch naturbezogen. Und gleichzeitig so Treffen mit Jägern, Gemeinde, okay. also wirklich, wo es um die Geschichte geht, diese ganzen Probleme, die es im Moment gibt, Wo mal zum findet Beispiel. das statt? Wo soll das Ich stattfinden? glaube auch Schwerte oder zumindest in der Nähe direkt daneben. Okay. Das ist, glaube ich, im Juni oder ich muss nochmal nachgucken. Ich schreibe mir das auch auf, dass wir das mal mit in die Shownotes aufnehmen. Und das ist aber halt mehr als Kongress geplant, weniger als Event. Also wirklich so mit Workshops von irgendwie von 9:30 Uhr bis 18 Uhr. Also da soll auch wirklich was bewegt werden. Okay. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass sie irgendwas bewegen, weil einfach also ein Power Trail durch den Wald wird niemals kompatibel mit dem Förster sein. Da können wir reden bis zum jüngsten Gericht. Ja. Aber sie wollen es versuchen und ich möchte mir das zumindest mal anhören. Also ich habe mich zumindest mal angemeldet. Ja. Hast du eigentlich ein Event dieses Jahr vor? Dönerstag in Buxtehude. Ist in Buxtehude ein Dönerstag? Ist geplant, ja. Ist noch nicht veröffentlicht. Mail mal zu, wenn er kommt. Sonst nichts oder? Nee, bisher noch gar nichts. Sag mal Bescheid, wenn du nach Leipzig mitfährst, dann können wir da einen Podcast machen. Wo sind wir jetzt überhaupt? Jetzt komme ich hier schon wieder. Ich rede schon jetzt, wie ich weiß. Ich habe mich gerade so warm geredet mit Louis Cypher und dem Blinker 1980, der uns ja den Rücken kraulen musste die ganze Tour über, als Newbie. Seitdem Ja, komme mal ich ja schauen, immer. was der fiese Schweigert-Blinker da macht. Vielleicht bin ich im Herbst wieder auf dem Event. Ach, hier bei dem schwimmenden Schweigertours. So, wo waren wir? Hilf mir mal. Wir waren bei der Software für die Cache-Verwaltung, wie GSAK. Nutzt du sowas? Genau. Ja, also GSAK nutze ich. Auch schon eigentlich ziemlich lange, ich glaube seit der Version 2 oder 3 oder irgendwie so. Ziemlich Da kommt am ein Anfang. Anfang. Ja, genau, aber ziemlich am Anfang schon gleich, ja. Sonst eigentlich nichts an Software. Braucht man ja auch im Prinzip wenig, wenn man, oder andere Software, wenn man GSAK mal benutzt. Ja. Wie gefiel dir das am Anfang? Ich habe sofort wieder deinstalliert, als ich das installiert hatte, weil ich habe halt davon gehört, war auch als Premium-Member damals relativ schnell angemeldet, irgendwie ein gutes Vierteljahr später. Und habe dann die ersten Pocket-Queries da gekriegt, habe GSAK installiert, weil ich dann auch gehört habe, das ist das Mittel, mit dem man Ja, besser ist cachen klar. kann soll. Und habe mir das dann angeguckt und habe es dann sofort wieder deinstalliert, weil ich den Sinn von dieser Software überhaupt nicht verstanden habe. Und auf irgendeinem Event hat HHL und KS Michel, also Hans und Michel, Ja. die haben mir das dann mal erklärt, was man damit eigentlich macht, Ja. wozu das gut ist. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und hatte dann den Sinn verstanden, konnte es aber nicht bedienen. Die Und GUI ist doch, ist also ja, weiß ich nicht. Also finde die heute auch gruselig. ich habe halt immer eine Anleitung auf Deutsch gesucht oder irgendwie so Ja. ein deutsches Sprachfile oder Ja. sowas, weil ich mir dann erhofft habe, dass man damit besser klarkommt dann. Und habe dann irgendwie nach 2 Tagen aufgegeben und habe ich dann erkannt, ich kann jetzt noch 3 Tage nach einer deutschen Anleitung suchen. Ich kann mich aber auch 3 Tage hinsetzen und die 3, 4 Begriffe, die ich brauche, Ja. lernen, auswendig lernen, übersetzen und so. Habe das dann gemacht und dann, nachdem ich den Sinn verstanden hatte, habe ich es dann auch hinbekommen. Und dann, ja, und dabei ist es eigentlich auch geblieben. Also mir ging es von Anfang an, ich fand das genial, aber ich bin auch Programmierer, das heißt, das Tool kam mir sofort entgegen wegen der Makrosprachanlage. Ja. Aber ich fand diese GUI, die finde ich heute noch gruselig. Beim Runterblättern, ich weiß nie genau, wo jetzt welche markiert ist und wo wir als nächstes hinspringen. Also die GUI ist wirklich, die könnte man mal überarbeiten. Ja. Aber das Tool selber ist ja schon ziemlich genial. Was benutzt du denn sonst noch an Internetseiten außer GC.com? Also weiß ich nicht, Foren, Blogs, Podcasts, Twitter, was es da alles gibt. Also Twitter bin ich schon ziemlich aktiv. Das stimmt, das bestätige Da ich. sind wir eigentlich immer dabei. Ja, in Sachen Foren war ich früher mal in einer grünen Hölle auch noch dabei. Das habe ich mir jetzt aber bis auf 2, 3 Unterforen spare ich mir das. Welche denn? Das ist schon Zum einen das GSAK-Forum, dabei. eigentlich, so gucke ich ab und zu mal rein. Und das Garmin-Forum und dann eigentlich auch so das Unterforum, wo es so ein bisschen um Smartphones, iPhone und solche Sachen geht. Dann aber auch meistens nur, wenn ich ein Problem habe, um irgendein Ja, Problem klar zu zu lösen. Irgendwas lesen. geht nicht, ein Update klappt nicht oder irgendein Makro funktioniert nicht, dann nutze ich das. Und sonst das blaue Forum von Groundspeak nutze ich ab und zu noch. Obwohl das Er entwickelt sich langsam auch so ein bisschen zur blauen Hölle, habe ich manchmal den Eindruck. Mhm. Das ist sehr dünn, auch die Infos finde ich sind sehr dünn. Das ist nicht so der Reißer. Ja, es geht auch jetzt langsam los, dass wirklich, da stellt jemand eine Frage und nach dem zweiten, dritten Beitrag gleitet das dann irgendwie ab. Ja, okay, das ist ja grüne Hölle-mäßig. Genau. Ja, gut, das ist eigentlich schon allgemein forentypisch, ne? Das ist ja egal, wo du hinguckst. Nee, ja. Nicht überall. Also ich bin vielen Foren aktiv zu anderen Themen. Auch. Also bei Cash-Foren muss man sagen. Okay, meinst du auch, glaube ich, eher, ne? Auch. Nee, ich habe das jetzt gerade durch mit einem anderen Thema und habe da diverse Foren mit einer Suchmaschine durchsucht. Es ist eigentlich überall das gleiche Spiel. Einer stellt eine Frage, so gut er halt konnte, auch vernünftig formuliert. Ja. Mit den, mit einigen Fachbegriffen vielleicht auch schon drin oder so, dass man merkt, okay, der kennt sich grundsätzlich schon aus mit dem Thema, hat aber gerade irgendwo ein kleines Problem, mit dem man nicht weiterkommt. So, dann kommen ein, zwei Vorschläge, wie man das lösen könnte und das klappt dann vielleicht noch nicht und dann kommt immer so ein Hammer, wo irgendwie das Thema dann abstirbt, weil keiner mehr Lust hat zu antworten. Das ist irgendwo ein Troll aus der Ecke und gesprungen. Ich habe irgendwie den Eindruck, das scheint so fast überall zu sein. Hin und wieder gibt es mal so Ausnahmeforen, ja. Das sind aber auch oft Foren, wo sich die Leute teilweise in Real Life dann treffen, zumindest mal jährlich oder sowas. Sich kennen dann, ja. Und zumindest im Groben kennen, ja. Ich habe aber auch schon Foren erlebt, wo gleich der oder die erste Antwort gleich mit persönlichen Beleidigungen abging, also so richtig deftig, wo ich gesagt habe, das ist doch ein Fake-Forum hier, aber nein, das war glaube ich so ein Musikerforum irgendwann mal, die haben sich da also auf Übelste beschimpft. Egal. Was für aber, Sinn immer das haben mag, ja. Das ist, wie du gerade gesagt hast, das sind oft Leute, die kennen sich halt nicht. Wenn man sich persönlich kennt, dann sieht das besser aus, dann schnackt man ganz anders miteinander, dann guckt man sich vielleicht auch in die Augen und dann. Dann überlegt man sich auch mal, ob man beleidigt, wenn man eine Schlagweite ist, hätte ich fast gesagt. Ja, so, vielleicht. So doof das klingt, aber. Also man kann ja schon mal ein deftiges Wörtchen reden, aber dann weiß der andere vielleicht, von wem es kommt und wie es gemeint ist vielleicht. Mhm. Ja, das habe ich vorhin auch oft das Gefühl, dass es einfach falsch verstanden wird. Mhm. Also das ist mir auch schon aufgefallen. Und selbst bei E-Mails fällt mir das noch manchmal auf, dass man so wirklich aneinander vorbeiredet, obwohl man eigentlich das Gleiche meint. Das stimmt. Also man kann so viele Smileys dahinter setzen, wie man will. Das ist dann irgendwie. Ist das was anderes, als wenn man selber lächelt? Ja. Blogs-mäßig auch noch irgendwas oder liest du da gar nicht mit? Also bei Blogs lese ich schon mit. Ich gucke mir dann diese Seiten an, Blogs along the route. Mhm, ja. Da gucke ich dann ab und zu mal rein. Und so ein paar Blogs lese ich dann schon, ich will nicht sagen täglich, aber vielleicht ein, zwei Mal in der Woche gucke ich da einfach mal rein, ob es da was gibt. Schreibe auch ab und zu mal einen Kommentar. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Ja, Kommentare sind immer, das ist echt was, was den Blogs auch immer fehlt. Die Resonanz ist immer schwierig, was rauszukriegen. Ja, es ist. Und das ist bei Podcasten auch nicht viel anders. Das, selbst mit deiner Coin, mit dem Discover, das ist auch so richtig, ablesen kann man auch nicht, ne? Die du mal in einem Podcast vorgelesen hast, wo wir gucken wollen, okay, sehen wir mal wenigstens, wie viele Stumme da vielleicht noch sind. Ach doch, ein paar Stumme sind da dabei. Ja, aber es ist, ich hätte mehr erwartet, tatsächlich. Ich hätte gedacht, da kommt wesentlich mehr. Ja, erwartet habe ich gar kein. Das Problem ist ja dabei, es sind ja viele dabei, die den Code gehört haben und gar kein Interesse am Discovern haben. Ja, stimmt auch. Ich glaube auch, dass unsere Hörer eher nicht die Discoverer sind. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, also. Da habe ich jetzt nicht viel erwartet. Nee, war ein spannendes Experiment, ja. Also eigentlich gar nichts erwartet, einfach mal genannt und Coin habe ich zu Hause, das ist eine, die nicht auf die Reise geht. Und wenn dann die großen Massenlogs kommen, dann wird mir Coin sowieso gesperrt und darf den Code gar nicht öffentlich nennen. Ich denke, da hat sich auch was geändert. Ich glaube, das ist nicht mehr so streng gesehen. Ja, also irgendwie darfst du das jetzt veröffentlichen oder so. Da hat sich irgendwas hat sich da auch getan, ja. Okay. Na gut, machen wir es mal weiter. Was hältst du von den Konkurrenzplattformen? TerraCaching, OpenCaching.de, OpenCaching.com? Nichts. Also ich habe mir die Plattformen teilweise mal angeguckt. Irgendwo war ich auch mal angemeldet bei irgendeiner OpenCaching-Plattform. OpenCaching.de. Wahrscheinlich, ja. Habe mir das einfach mal angeguckt und habe da nichts gefunden, was mich weiterbringt irgendwie oder was wirklich grundlegend anders ist, wo man sagt, ja, das ist es jetzt. Groundspeak ist halt die größte Cache-Datenbank, da findet man eigentlich alle Caches und wenn man mal ehrlich ist, findet man eigentlich auch alles, was man so zum Cachen braucht. Da gibt es vielleicht noch hier und da ein paar Sachen, die man verbessern könnte, aber im Prinzip ist eigentlich alles da. Also ich bin da selber auch immer wieder, ich sage immer wieder, sorry, aber die werden mir viel zu viel oder zu viel zu oft kritisiert, weil eigentlich liefern die mir seit 8 Jahren eine Top-Leistung ab. Ich kann es nicht anders sagen. Genau. Ich kriege das, was ich haben will. Ich kann mein Hobby ganz normal ausführen, ja. ohne, gut, manchmal ist es ein bisschen anstrengend zu locken, aber das ist ja auch vergangen. Ja, okay, aber ich auch dieses Genöle über die 30 Euro tue ich mich immer schwer mit, weil ganz ehrlich, ja, wir zahlen ja auch was, wo bleibt das Geld? Sorry, das geht euch ein Scheißdreck an, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und wenn ihr ja, genau. da bereit seid, 30 Euro zu zahlen, ist das euer Problem, das Geld ist weg und wenn Jeremy Irish sich damit einen Porsche kauft, dann kauft er sich damit einen Porsche. Tun, ja. Also das, da gab es vor kurzem auch eine Diskussion, wo ich mich dann auch drauf eingelassen habe, auch zu so einem ähnlichen Thema. Da ging es um Premium-Member-Only-Caches und warum kann ich die nicht suchen und finden und das ist alles doof und also das ist, ich meine, $30 im Jahr, das ja. ist das. Ich meine, wir kaufen uns für 300-400 Euro ein GPS-Gerät, wir kaufen uns Wanderklamotten und Kletterausrüstung ja. und wir fahren literweise Sprit im Jahr durch die Ich finde das schon aber schön, wenn das mal andere sagt als ich. Und dann regen wir uns wegen 2,50 oder 2 Euro im Monat ja. auf. Das ist, ich finde das lächerlich. Und ich meine, die. Leipzig war da auch ein gutes Beispiel, wo auch ganz schön drauf rumgeprügelt wurde. Die haben das zwar auch ein bisschen unglücklich gemacht, aber trotzdem, ja. wo ich gedacht habe, sorry, da sind Leute, die haben daran rumgenölt, die jetzt auf Allerheiligen mitfahren. Was genau. kostet Allerheiligen noch? 69? 49 Euro. Na gut, ja, dann musst du noch ein Hotel, denn da oben fährt keiner abends mehr nach Hause nee. vom Arsch der Welt. Also. Bis zum 100 dabei locker, mindestens. Ja. Dann nach Essen gehen vielleicht abends. Ja. Also, ja, und ich meine, Groundspeak, die bieten uns die Plattform. Ja. Und sowas kostet einfach Geld. Und viele denken sich wahrscheinlich, die haben da irgendwo so einen kleinen Windows-Rechner in der Ecke stehen, wo dann so eine kleine Datenbank drauf läuft. Hamster war das, glaube ich. Ja, die wird Hamster betrieben, genau. Ja, genau. Also das ist schon allein der Traffic, der da erzeugt wird durch diese ganzen. Ja. Bewegungen, die da laufen. Also das ist. Also sehr spannend war heute auch eine Mail, weiß ich nicht, ob die du auch gekriegt hast, ob du angemeldet bist, tatsächlich von opencaching.de, dass sie jetzt ja nicht mehr bei der Wanderjugend mit aufgehängt sind. Also wie für mich klingt das so wie lange habt ihr nicht mehr. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich habe das erst gar nicht verstanden, von welcher Mail die Leute reden. Ich habe die Mail nämlich nicht gekriegt. Aha. Vielleicht wurde mein Account auch gelöscht, weil ich da nicht aktiv war. Also ich habe mich damals. Das machen die eigentlich aber nicht, ne? Also ich habe mich damals nur angemeldet, aber nichts gelockt oder auch nichts gelegt. Und ich habe die Mail nicht gekriegt. Mhm. Aber ich habe dann nachrecherchiert, was das eigentlich soll und dann, ja. Also sie trennen sich jetzt praktisch von dieser Wanderjugend wieder. Und ganz ehrlich, sie haben dann da einen Server, der muss auch vielleicht mal gesichert und gespiegelt werden. Und sie haben da, also da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das weitergeht und ob das weitergeht. Also vielleicht finden sie einen neuen Sponsor oder einen neuen jemand, der sich daran beteiligt oder sie versuchen es mit Spenden. Ja, mein Vorschlag war schon, sollen sie doch mit NaviCash und OpenCaching.com zusammentun, dann sind die drei Großen zusammen. Als Cross-Plattform. Ja, also diese, also wie gesagt, ich habe da. Auch dieses NaviCash, das hat man ja früher auch, ich glaube, das war erst da, ne? Da logge ich heute noch. Ja? Ja, was ich einfach toll finde. Es gibt ja kaum Caches noch drauf, aber wenn man Cash da auch noch ist. Dann nee, also ich habe das Gefühl, da steht irgendwo ein Rechner in irgendeinem Keller und den haben sie vergessen und der läuft dann ganz seinen Rad vor sich. Jetzt willst du die Datenbank füllen, bis er dann so einen Speicher-Overflow hat. Also, ganz ehrlich, guck dir die Seite an, die läuft stabil vor sich hin. Habe ich also jahrelang nicht mehr. Nee, die ist ja, Also jetzt gucke ich ab und zu mal rein, aber früher, bis 2007, 2006, 2007 habe ich, glaube ich, echt da noch gelockt. Mhm. Und einfach, da waren auch noch einige Caches aufgelistet. Diese Plattform läuft stabilst vor sich hin. Die war noch nie nicht erreichbar. Na gut, für einen Nutzer, dann läuft die Plattform stabil. Nee, zwei. Also zwei, die heißt ja aus dem grünen Hölle Radio Scout. Ich glaube, der verteidigt NaviCash immer sehr. Viele vermuten ja auch, dass er NaviCash ist. Nein, aber auch dieses, es gab doch mal dieses, diese Plattform, war das nicht sogar Terra-Caching, wo man nur auf Empfehlungen reinkam? Ja, das war Terra-Caching. Ich habe mich auch mal angemeldet, bin auch drin. Ja. Warte jetzt immer noch, weil irgendeiner irgendwann mal mailte, dass da jetzt wohl der Betreiber wirklich gewechselt hat und die das ganz neu aufziehen, also wirklich vernünftig aufziehen wollen. Okay. Das ist jetzt wohl so 3 Monate her, seitdem habe ich wieder nichts gehört. Also ich warte da mal ab, ich bin da auch angemeldet, aber ja, da tut sich viel. Okay. Nee, aber sonst auf anderen Plattformen bin ich überhaupt nicht aktiv. Mhm. Das ist. Wie wird es denn sonst bei dir so weitergehen? Mehr, weniger, gleich viel cachen? Also wir haben in den letzten Monaten, ich sag mal so ab Herbst, relativ wenig gecached, muss ich sagen. Wir haben jetzt eigentlich vor kurzem erst wieder so ein bisschen aktiver geworden. Mhm. Das hat verschiedene Gründe. Einmal keine Lust, wir hatten wenig Lust, dann auch wenig Zeit und kam halt alles so zusammen. Dann war auch noch schlechtes Wetter und dann sagte man sich, naja, dann bleibt man heute halt mal zu Hause und das hat sich eigentlich über Wochen oder Monate hingezogen und dann haben wir eigentlich, oder ich habe dann eigentlich nur diese Pflicht-Caches gemacht, um das Projekt 366 vollzukriegen. Ja. Das habe ich vor 2 Jahren schon mal versucht und habe dann irgendwann, ich glaube, wer hat das nicht gemacht, genervt aufgegeben, weil ich dann auch erkannt habe, dass mir der 29. Februar gefehlt hat und ich den dann letztes Jahr sowieso nicht geschafft hätte und dann habe ich es dann aufgehört. Und letztes Jahr im Sommer, Spätsommer oder so, habe ich dann wieder angesetzt und habe das dann auch gemacht. Das waren dann ein paar Caches, 20, 30 Stück irgendwie, ja, okay, und dann halt ab und zu mal wieder am Wochenende los gewesen. Aber jetzt, wo das Wetter wieder besser wird, wir haben auch wieder Lust dazu. Haben wir jetzt letzte Woche gemerkt, als wir los waren, waren wir hier in der Nähe von Lüneburg unterwegs und es hat halt wieder Spaß gemacht. Also werden wir jetzt wohl demnächst wieder mehr losziehen. Ne? Also mal ab vom Fragebogen, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich mich vorhin gerade mit dem Teufel hier, Louis Seifer und Blinker drüber unterhalten hatte. Schattinger Forst, das ist südlich von Lübeck, da haben die jetzt so eine Runde gelegt, ich glaube 39, 40 Caches. Südlich von Lübeck, ne? Ja, genau, in so einem Forst, wirklich fast quadratisch. Die Strecke auch toll gelegt, also die ist wirklich schön, ich habe es gemacht, den Cache, das interessierte mich jetzt mal. Wirklich sehr schön zu laufen, wie gesagt, 40 Caches und es steht extra bei nicht tarnen und also wirklich so mehr oder weniger ein Paddling mit dem Halter hinterm Baum. Auf Knöchelhöhe gehängt. Ja. Abgesprochen mit dem Förster. Mhm. Ich habe mir das Ding so abgelaufen. Am Ende habe ich so gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Das kam jetzt aber auch daher aus, gut, habe ich 2004 angefangen und das hat für mich früher nie was mit Cashen zu tun gehabt mehr, weil das einfach, das hängt da hinter dem Baum, hätten wir auch eine Unterschriftliste hinhängen können, wirklich. Ja. Aber nachher habe ich mir so überlegt, für die heutige Zeit, ob einem das nun gefällt oder nicht, ist das echt die Zukunft, weil da findet der Förster findet das in Ordnung. Mhm. Die Cacher kommen trotzdem ins Grüne und in den Wald. Die Caches sind gut zu finden. Du hast diesen Ärgereffekt nicht, dass du mal einen nicht findest, weil sie wirklich offen da hängen. Und das ist absolut massenkompatibel. Was viele Caches auch einfach nicht, so schön manche Caches sind, du kannst sie heute nicht mehr machen. Stell dir mal vor, so Keuler bei Nacht, wo du da oben auf diesen Hallen rumtouren musstest und jetzt kommen da an einem Abend 30 Cacher. Das sieht aus, wenn da oben Disco stattfindet. Das kannst du ja nicht mehr bringen. Also ich habe mal das Gefühl, es ist die Zukunft. Was meinst du, wie wirst du damit umgehen? Wirst du dich dann gewöhnen und die machen? Oder was meinst du, wie das bei dir laufen? Also, wir haben nun auch schon einige Power Trails gemacht. Ja. Zwar keine wirklich großen, wo man so 100, 200 Stück oder so findet, aber so kleinere. Hier südlich von Hamburg, über Winsen, liegen ja so ein paar Serien. Ja. Das Ludoku, Hidoku, das Kartenspiel. Irgendwas so Doku, Irgendwas Doku oder Kartenspiel, Kreuzworträtsel, was ich weiß. Und zum Beispiel das Ludoku fanden wir eigentlich ganz gut. Das sind, glaube ich, so 35 Dosen irgendwie. Ja. Haben wir so ein bisschen so unter dem Team oder unter dem Aspekt Speedwandern gemacht. Wir haben mal gesehen, mal sehen, wie schnell wir diese Runde schaffen und wirklich mal einen strammen Schnitt gelaufen. Und so 2, 3 Stationen vor uns haben wir, das war mitten in der Woche, haben wir ein Pärchen gesehen. Die hielten dann auch alle paar hundert Meter an, die fahren mit dem Fahrrad unterwegs. Dann war uns das klar, dass das auch Cacher sind. Ja. Und haben uns gesagt, mal gucken, ob wir die einholen können. Und sind dann also wirklich einen strammen Schritt, gelaufen. Und irgendwo so kurz vor Ende der Runde hatten wir sie dann eingeholt. Ja. Die kamen also gerade 20 Meter vom Cache zurück, als wir hingegangen sind. Und einen anderen Power Trail, den wir gemacht haben, das war in Holland so ein Power Trail am Eiselmeer da irgendwie. Ja. Und an jedem Windrad hing da eine Dose. Da haben wir uns dann halt auch den Spaß daraus gemacht, dass wir exakt jeden Cache, also exakt gleich gemacht haben. Also wir haben, sagen wir 20 Meter vor der Dose, haben wir dann exakt das Gleiche gesagt, haben exakt die gleichen Schritte gemacht, weil die Dose hing auch immer exakt an der gleichen Stelle. An also die Komitee-Nummer sozusagen. Genau, und das halt 28 oder 30 Mal. Und es war ziemlich stürmisch, wo wir dann mit dem Rückenwind die Tour hingelaufen sind und bei Sturm gegen Wind zurück. Das sind dann immer so Sachen, wo sowas dann doch in Erinnerung bleibt irgendwie. Aber so generell zu diesen Powertrails habe ich so ein gespaltenes Verhältnis. Also ich finde einfach, die ziehen einfach diese Massen unheimlich an. Ich habe vorhin mal geguckt, dieses Hidoku, das liegt seit Mai oder Juni des letzten Jahres. Da sind fast 500 Teams durchgerannt. Mhm. Das heißt ja eigentlich, dass da so bestimmt 600, 700 Menschen durchgelatscht sind. Ja. Das heißt eigentlich in einem halben Jahr, also jeden Tag 2, 3 Teams irgendwie, also, oder 2, 3 Leute. Am Wochenende sind sie dann halt wirklich in Massen da. Und ich weiß nicht, ob das dann so die Zukunft ist irgendwie, ob das wirklich so vernünftig ist. mit solchen Menschenmassen da durch die Gegend zu latschen. Also ich befürchte, es mir nicht gefallen wird, aber ich befürchte, es ist die Zukunft. Das ist die Zukunft, ja. Aber das ist tatsächlich, ja. Welcher ist das, der Ludoku? Ist das der, der so quer durch... Nee, irgendein neuer ist doch noch gelegt, der auf wegen dem Kreuzworträtsel fehlen irgendwie zwei drinne. Das ist der Pike Trail. Ja, genau, den habe ich jetzt zuletzt gemacht. Ja. Also nicht zuletzt, aber mit zuletzt. Der hat ja 29 oder so. Ja. Und scheiß, so langweilig Dosen im Prinzip auch da sind, denn auch die sind ja wirklich offen irgendwie alle dran befestigt. Aber ich merke, dass bei mir so ein Gewöhnungseffekt stattfindet. Also ich fand das gar nicht so schlimm. Für meine Freitage, wo es mir mehr um Kilometer laufen geht, passt das optimal. Ich muss nicht lange suchen. Ich habe trotzdem, das muss ich den Dingern echt mal lassen, gerade hier bei euch in Lüneburg und Umgebung, eine tolle Gegend. Also die sind wenigstens nicht so an der Straße lang am besten oder vierspurigen, sondern das sind schon schöne Gegenden. Also. Ja, also kann man sich darüber streiten, ob das eine schöne Landschaft ist. Also wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt diese Dokus, Hidoku, Hidoku sehe, da renne ich halt, ich weiß nicht, bei dem einen 6, 7, 8, 10 Kilometer, bei dem anderen 30 Kilometer, 25 Kilometer, quasi durch den Wald. Ja. Da kommt Wald, Feld, Feld, Wald, Wald, Feld, Wald. Also gut, ja, das, ab und zu mal muss man Haus, das stimmen, du hast recht, genau. Für mich ist es eine schöne Gegend. Ja, ich weiß nicht, also das ist, für mich ist das Punkte machen. Schnell viele Dosen finden. Ja, natürlich ist das auch das, klar, keine Frage. Landschaftlich finde ich das jetzt nicht so interessant. Gut, ich komme jetzt aus der Gegend, da finde ich andere Landschaften, was ich in den Alpen oder so, finde ich dann schöner einfach. Ne? Ich bin da so ein bisschen auf Kriegsfuß, auf Kriegsfuß nicht, aber ich bin da so ein bisschen gespalten irgendwie, ob das also wirklich so vernünftig ist. Ich will jetzt auch nicht gut reden, ich kann da, könnte da auch sehr gut drauf verzichten. Also mir würde auch reichen, wenn alle Kilometer da eine Dose ist, aber wie gesagt, ich kriege dadurch wenigstens eine schöne Wanderstrecke vorgegeben, die ich einfach ablaufe. Stimmt, die Punkte nimmt man mit, ja. Also was wir sehr gerne machen, ist, dass wir mit dem Auto irgendwo hinfahren, das Auto irgendwo abstellen und dann wirklich auch so eine Strecke von 5, 6, 7 Kilometer laufen und dann vielleicht auch alle 4, 5, 600 Meter einen Cache suchen. Egal, ob das jetzt ein Multi ist, ein Tradi oder irgendwas anderes, ein Bonus oder sowas. Und dass wir dann irgendwie so eine kleine Runde laufen, wieder ins Auto steigen, vielleicht noch eine andere Station anfahren, wieder eine Runde laufen von 2 Stunden oder so. Das sind eigentlich so unsere liebsten Cache-Ausflüge, die wir so machen. So mache ich das weiter, ja. Und dass man nicht so viel Auto fährt. Also was wir nicht so schön finden, ist wirklich irgendwo hinfahren, aussteigen, Cache locken, weiterfahren, rein, raus, rein, raus. Man ist zu müde auch dadurch, durch dieses warm, kalt, finde ich. Das ist so nervig, ist das. Und das ist, also lieber irgendwo hinstellen, dann eine Runde gehen, zwei, drei Stunden und irgendwie 10 Dosen finden. Ja. Das ist eigentlich so das Schönste, was wir, oder so wie wir es schön am besten finden. 500 Meter Entfernung halte ich sogar auch für das Klügste, weil bei diesen zwischen 160 und 300 Metern, man wird kalt, das ist einfach so unangenehmes Laufen, finde ich. Du hältst dann an wieder. Und auch wenn man solche Touren mit dem Fahrrad machen würde. Man fährt dann 100 Meter, steigt wieder ab, lockt, steigt wieder auf, rödelt das alles wieder fest und links fährt weiter, steigt wieder ab. Das ist genau das Gleiche. Also dann lieber schon zu Fuß. Aber wie gesagt, das sind uns so die liebsten Touren. Mhm. Wir wandern auch sehr gern, eigentlich machen auch gern mal richtige lange Wandercaches. Wo man wirklich mal so 30 Kilometer den ganzen Tag wandert. Ah. Auch mal gern am wärmsten Tag des Jahres. Ja, den auch, die Riverside-Dingens da. Und einen anderen haben wir mal von den Matos gemacht, in den Harburger Bergen. Harburger Berge. Und den Cache haben wir am wärmsten Tag des Jahres gemacht, bei, ich glaube, 35, 36 Grad. Und der geht ja wirklich bergauf für uns. Richtig, auch in der prallen Sonne, dann in der Fischbecker Heide, die ging. Und wir hatten nur 2 Flaschen Wasser mit. Also wir waren am Schluss echt fertig. Hättest du mal angerufen, kommst fast bei mir an der Haustür vorbei. Also kurz vor Schluss war ich wirklich, da standen so ein paar Häuser irgendwie, da wollte ich schon klingeln und um Wasser bitten, weil uns war wirklich heißen Kopf, dicke Hose gehabt. Das Einzige, was auf der Strecke fehlt, ist tatsächlich mal irgendwo ein Laden. Ne? Ja, zum Beispiel. Aber solche Touren machen wir auch sehr gern, aber nicht häufig, aber so ein, zwei Mal im Jahr reicht sowas halt. Ne? Ja, nach 7 Stones kann ich immer noch viel erinnern. Ja, nochmal so ein Ziel, aber... Ja, wenn die jetzt ihren Wandercache einstampfen und dafür einen Powertrail machen, alle 100 Meter, alle 160, nein, beim Harburger Wandercache, alle 160 Meter eine Dose, da kommen nur so viele Massen, dass sich ein kleiner Kiosk erträgt. Ja. Ja, das stimmt überhaupt, das ist eine gute Idee. Ja, und schon ist das Problem gelöst. Und da lagen schon so ein paar von diesen Serien, die wurden aber alle nicht positiv bewertet, naja, man, die Verstecke. Man sieht ja, was für einen Zuspruch diese Serien haben. Also ja, ich sag ja auch immer, also sorry, auch wenn ich die scheiße finde, das ist eine Abstimmung mit den Füßen und vielleicht sind wir einfach die, die falsch denken, deswegen nennen wir uns ja schweigende Mehrheit. Ich habe aber noch keinen in diesem Podcast dazu bekommen zu sagen, oh, ich finde das geil. Ja, die Nachfrage ist einfach da, ne? Ja, wir finden aber die, die da loggen, die finden wir nicht vor dem Mikro wieder. Auch wenn die die gemacht haben, finden wir die nicht vom Mikro wieder. Also das Geilste ist so wie Bildseite. Weißt du, du kannst fragen, wie du willst, hat keiner gemacht. Nee. Alle stehen da drin in diesem verkackten Logbuch. Ja. Das, was mich ehrlich gesagt auch gerade bei Powertrail stört, ist, du machst die Dose auf, an drei Fingern kleben dir diese komischen Aufkleber, die Leute sich basteln und die nichts taugen, weil sie wieder zu geizig waren, vernünftigen Kleber zu nehmen. Dann ist das Lock völlig verschmiert, weil manche ihre fetten Stempel, die über 17 Seiten gehen, darauf drücken, wo sie dann wieder an der Farbe für den Stempel gespart haben. Wir wollten ja diesen negativen Grundeinschlag weglassen. Also alles ist gut. Mach die nächste Frage, sonst rege ich mich nur wieder zu sehr auf. Ach, da kann ich nur einen draufsetzen. Du meintest ja eben diese eine Serie, die da schon mal lag in der Ecke vom Hargoer Wandercache. Da war doch die Geschichte mit den allerlei Caches, wo da eine Paddling mitten in der Wiese einfach in den Boden gedrückt wurde. Genau. Auf Fußballfeld große Wiese. Ja, okay. Ja, kurz geschoren, ohne besondere Kennzeichen. Okay. Mitten drauf. Oh, das ist eine Aufgabe. Mit einem gefleckten Deckel war das, ne? Weißt du, wir haben an genau den Cachen abgebrochen. Also die ersten Caches waren schon einfach nur mies. Dann sind wir da hingekommen und gedacht, okay, ihr hattet den falschen Ansatz. Alles Weitere wäre jetzt Krampf, wir hören auf. Und ich habe den auf der Wiese gemacht. Und wir haben den Rest des Abends mit anderen Caches verbracht und hatten dann noch Spaß. Ganz ehrlich, du kannst auch an dem anderen. Ich war da dreimal, dann drei Tagen hintereinander. Da kann man auch Spaß durchentwickeln. Ich habe mir Stöckchen mitgebracht und habe abgesteckt, wo ich schon war. Und bin dann Schritt für Schritt, weil ich wollte diesen verschissenen Cache haben. Also ich wusste, dass der da sein soll. Da hat mich das so gepackt. Ich bin wirklich drei Tage hintereinander. Ich habe mich nicht mal geärgert. Ich hatte da echt Spaß. Ich bin wirklich so Fuß für Fuß, weißt du, wie so ein Idiot, diese Wiese hoch und runter. Und habe das Ding auch am Ende tatsächlich gefunden. Und dann habe ich allerdings auch ein paar markantere Teile in der Nähe hingelegt und dann nicht dann alle angerufen. Da konnte ich mal, du peilst von über den und dann in der Mitte. Die war grandios, ja, wirklich. Grüner Deckel auf einer grünen Wiese vor Fußballfeldgröße. Sehr schön. Ja, also. Nee, da würde ich dann auch relativ schnell irgendwie. Habe ich bei den anderen. Als auch. Die Lust verlieren und sagen, so ein Mist, muss ich mir nicht antun, habe ich keine Lust zu. Also. Ja, das ist auch der Normalzustand. Also da, ich glaube, da ist bei mir was ausgehakt. Ich war da so, ich wollte diesen Cash jetzt haben. Die Logs dazu fand ich auch sehr interessant. Einzelne Dosen waren ja qualitativ ähnlich fragwürdig wie jetzt dieser Paddling da am Boden. Und man hat die Logs gelesen, ja, alles gut schnell gefunden. Ja, das stimmt. Warum schreibt da keiner mal seine ehrliche Meinung? Weil sie auch nicht darauf reagiert hat. Sie war ja noch beleidigt, als sie erst das kritisiert hat. Ja, das Locker selber muss ja nicht gleich beleidigen sein. Und man kann ja einfach schreiben, der hat mir nicht gefallen. Nee. Es waren die ersten, die er schrieben, fand ich jetzt nicht so gut. Und da war sie schon angefressen gleich. Und deswegen haben die das wieder gelassen, wie üblich halt. Wenn du merkst, der Owner kann mit Kritik nicht umgehen, dann lässt es halt irgendwann. Also die Caches waren wirklich mittelmäßig. Es fehlten dann auch noch, dann fehlten auch noch zwei, drei in der Serie, die wegen Abstandskonflikten nicht freigeschaltet werden konnten. Jetzt muss man dazu sagen, offiziell hatte der Sohn die gelegt und der Abstandskonflikt stand, der hat die nicht, also die Mutter hat das für ihn gemacht auf seinen Namen. Und der Abstandskonflikt bestand mit der Mutter. Also, ach so. Da fragt man sich dann schon so mal, richtiges Hobby? Okay, kann aber passieren. Weiter. Aber ich glaube, jede Region hat so ihre. Ich lasse es jetzt wieder auf euch rumzacken. Das gibt es halt überall. Ne? Ja, eben. Nee, machen wir weiter. Bevor wir so Kopf und Kragen reden. Oh, wir haben hier gleich das nächste passende Thema. Was hältst du von Wettbewerben, Cachathon und so weiter? Gar nichts. Finde ich, ehrlich gesagt, ich will nicht sagen schlimm, wer es machen soll. So. Aber für mich ist das. Wir hatten auch schon oft Anfragen zu diesen Stadtmeisterschaften, ob wir da dabei sein wollen, weil ich glaube, hier ein paar aus Lüneburg haben da auch ein paar Mal mitgemacht, bei einigen, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren. Also würde ich nicht mitmachen, habe ich keinen Bock zu. Also wir wollen, wenn wir cachen gehen, dann gehen wir meistens los und wir nehmen uns auch meistens Kaffee und Kuchen mit. Ja. Und setzen uns dann irgendwo hin und sitzen dann da. Ja, genau. Und dann wären die, dann würden wir halt jeden Wettbewerb auch verlieren. Also das ist. Ja, aber wir haben ja einen Gast gehabt im Podcast, der hat mir tatsächlich da in der Beziehung tatsächlich ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich auch mal gesagt habe, diesen scheiße Wettbewerb, ich kann alles, was Wettbewerbe ist, echt nicht ab. Also egal in welcher Ebene. Aber er kam mit der Idee, weißt du noch, der Spikeman, der dann sagte, ja, man muss das vielleicht auch mal anders sehen. Gerade die Stadtmeisterschaften, da geht es eh nicht um Gewinnen. Da machen die sich alle einen Tag eine Gaudi und am Ende hat halt irgendwer das Pech gehabt zu gewinnen. Ja, da will auch keiner gewinnen, genau. Wenn er die nächste Meisterschaft ausrechnet. Ja, nee, aber wenn du jetzt mit diesem Ansatz dahin gehst, konnte ich das sogar endlich mal nachvollziehen, warum man das überhaupt macht. Weil ansonsten, es gibt doch jetzt irgendwo in Münsterland, glaube ich, ein Event, so eine Art, weißt du, früher gab es doch diese Autorallys, kennst du das auch? Und die machen wohl jetzt einen Cash-Tag so mit so Rallye aufgezogen. Fand ich ganz spannend. Ohne, dass das gelistet ist, fand ich auch hochspannend. Okay. Außer das Event selber wohl. Hm. Ich glaube, Münsterland war das. Das war in dem, die machen doch auch einen Podcast aus dem Münsterland. Ja, oder südlichst Niedersachsen, oder wie heißen die? Aber das habe ich aber nur so am Rande mitbekommen. Da ach, der Nywolf macht da einen Podcast jedenfalls. Und da ja, war das auch Event, da geht es um das mit so einer Autorallye zu kombinieren. Fand ich jetzt nicht uninteressant, weil die Autorallyes fand ich früher mal als Jugendlicher echt cool. So was haben wir auch mal mitgemacht, eine Autorallye vor ich weiß nicht wie vielen Jahren. War das nicht hier in Lüneburg, irgendwie mit Geländewagen? Das war die Heide Trophy, die du wahrscheinlich meinst. Es gibt ja so Namen weiß ich jetzt nicht dazu. Irgendwas gab es hier mal mit Geländewagen. Also das war lange vor unserer Cache oder überhaupt vor der Cache-Zeit. Ja. Irgendwann, da haben wir mal so eine Autorallye mitgemacht. Ist ja im Prinzip nichts anderes als ein großer Multi, man irgendwelche Informationen sammeln muss und dann von Ort zu Ort fährt. Das hat Spaß gemacht, ja. Ja, voll auch. Aber so ein Fan, dass ich sowas häufiger gemacht habe, Gar nicht mal. Aber so, also wir haben es mit CB-Funk damals gemacht. Das war so der Anlass, die CB-Funker hatten das gemacht. Und also das könnte ich mir einmal im Jahr gut vorstellen. Das war echt eine riesen Gaudi da im Auto mit Essen, Trinken, alles unterwegs, irgendwelche verblödeten Schilder ablesen und so. Also so. Wie beim Cashen, ja. Wirklich, genau, das war genauso doof wie beim Cashen. Das hatte, nö, ich fand das nicht mal schlecht. Na gut, wollen wir weiterkommen. Hast du denn schon mal Probleme wegen Cashen gehabt? Mit Jäger, Förster, Polizei? Also jetzt nicht der Absturz mit irgendwelchen Caches, da kommen wir am Ende nochmal zu. Sondern wirklich jetzt so Jäger, Förster, Polizei. Nee, eigentlich noch nicht. Also wir wurden zwar schon einige Male angesprochen von irgendwelchen Bewohnern, die da in der Nähe gewohnt haben. Aber Ärger hatten wir noch nie. Mhm. Wir verhalten uns eigentlich auch immer so, dass wir solchen... Doch, einmal hatte ich Ärger bei dir in der Nähe auf dem das alten. Kann ich so. Doch, bei. Also, wir verhalten uns eigentlich immer so, dass wir solchen Sachen eigentlich auch aus dem Weg gehen. Ja, also, wenn sich da sowas andeutet, dann verschwinden wir eigentlich schnell, um das ein bisschen zu entschärfen. Doch, aber einmal hatte ich ein bisschen Ärger, da war ich alleine unterwegs in Neu-Wulmsdorf auf diesem alten Truppenübungsgelände. Ja. Und da ist ja auch noch so ein altes Munitionsdepot. Da wollte ich, oder ich war bei einem Cache, den habe ich auch gefunden. Und dann wollte ich zu einem zweiten Cache auf dem Gelände gehen. Und dort habe ich dann ziemlich entfernt schon gesehen, da steht jemand. Ja. Und der guckte auch so. Und ich so, gehe ich jetzt einfach so in den Wald und verschwinde? Oder gehe ich jetzt einfach weiter? Und ich bin dann weitergegangen. Und der hat mich dann auch aus der Ferne schon angeblökt, was ich denn hier mache. Und ich so, mal ganz ruhig und so. Und ich sage, ich schaue mich hier um, habe ich gesagt. Und er, sie klauen hier Schrottteile oder irgendwas und so. Dann wollte er meinen Rucksack schon sehen. Und ich so, ich gucke mich halt hier um. Ne? Also nichts vom Cachen erzählt. Und dann, wie sind Sie denn hier reingekommen? Meinte er, ich so, da oben. Ist doch alles offen mittlerweile. Ja, damals war noch nicht alles offen. Also der Zaun, es gab noch einen Zaun, aber es gab zwei, drei Stellen, wo der Zaun eigentlich weg war. Ja. Aber man hat halt noch einen Zaun gesehen. Bin ich halt durch und dann blökte der mich an, die Polizei und. Was soll man machen? Ja, die kommen nicht mal davon ab. Und dann sagte ich so: Ja, ist ja alles in Ordnung und so, ich gehe ja schon. Und, und wollte ich eigentlich direkt aus dem Tor raus, also ich stand vor so einem Tor, der hat mich da nicht rausgelassen. Ich sage: Lassen Sie mich doch hier durch, dann bin ich raus aus dem Gelände. Ja. Nein, gehen Sie dahin, wo Sie hergekommen sind. Und ich so: Muss ich natürlich erstmal auf meinem GPS gucken, wo ich reingekommen bin. Und dann bin ich halt zurück und bin ihm aus dem Weg gegangen. Also der war ziemlich. Aufgebracht, weil er wohl dachte, ich würde da irgendwelche alten Sachen klauen von der Bundeswehr damals. Ich frage mich, wer das wohl war. Da hat ja auch keiner, aber das ist ja der größte Witz, da hat ja genauso wenig einer was zu verloren. Ja, ich habe dann den Cash-Owner auch angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Schierschark vermutlich noch? Ich glaube ja, das war Schierschark. Ja. Und den habe ich dann angeschrieben, dass es da halt so ein bisschen Mecker gab und dann sagte er, ja, das ist nicht so schlimm. Und nee, das haben wohl schon viele erlebt wohl und Also dem bin ich dann auch relativ schnell aus dem Weg gegangen. Also das muss auch ein Spinner gewesen sein, weil normalerweise ist da hat keiner was zu sagen mehr. Die Gemeinde, also es gibt das nicht, keine offizielle Aussage, aber letztendlich gibt es unter der Hand selbst von der Gemeinde die Aussage, das Gelände ist jetzt offen. Da ist okay. So viel. Ja, ist aber auch schon 2 Jahre her oder 2,5 Ja, Jahre aber her. Es war auch ziemlich früh offen, weil einfach, was willst du denn da kaputt machen? Ja, da ist ja nichts mehr. Da ist nichts drin, die Munitionsbunker sind so dick, da kannst du mit dem Presslufthammer kommen, da wirst du keine Schäden anrichten. Also das ist ein Witz. Der Förster pumpt sich da ab und zu mal auf, das weiß ich auch. Ja, und so, solchen Sachen gehe ich eigentlich lieber aus dem Weg. Auch ja, klar. Wegen meinem Job, dass ich da halt keine Probleme kriege. Das ist, klar, verstehe. Das nützt mir, wenn ich dann irgendwann eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch oder sonst was kriege. Das ist es mir nicht wert. Dann laufe ja, klug meine Frau ist bei der Verwaltung der Wasserschutzpolizei. Ja. Also wir kennen das Problem auch, ja, dass das wir da ein bisschen vorsichtiger sind. Ist nicht so einfach, da muss man schon aufpassen. Wo wir bei dem Gelände auch gerade sind, das kann ich nochmal für die Konserve, falls da einer cachen geht. Was ich übrigens abraten kann, ist da nachts cachen zu gehen. Ich kam von der Weihnachtsfeier dieses Jahr nämlich tatsächlich wieder und von Harburg aus kann man über dieses Gelände noch nach Wurmsdorf laufen, wenn man sich auskennt. Und auf der Panzerringstraße nachts um 3, 3:15 kommt tatsächlich ein Auto gefahren. Mhm. Das heißt, der muss mich von Weitem gesehen haben, wie ich mit Taschenlampe durch die Heide gekommen bin. Okay. Und wollte offensichtlich gucken, wer da unterwegs ist. Ich weiß nicht, wer es war. Mir war es jetzt auch zu risikovoll. Nachher sind das 4 besoffene Jugendliche, die sich Spaß machen wollen. Da wollte ich jetzt mich nicht dann, ne? 3 Schritte im Wald, dann sieht dich keiner mehr. Das ist ja jetzt echt nicht das Problem. Aber ich bin dann, der ist 3-mal rumgefahren um die Panzerringstraße. Man muss dazu bemerken, die Panzerringstraße ist komplett in sich geschlossen. Du kommst da nur auf einer Stelle rein, kannst rumfahren und wieder raus. Da kannst du nirgends hinfahren. Also der hat definitiv nach mir gesucht. Am Ende ist er noch 2 Seitenstraßen lang gefahren, wo er genau wusste, dass er lang muss. Also der kannte sich haarklein aus. Also wer da mal auf das Gelände geht, nicht nachts, glaubt mir das. Vielleicht war es der gleiche. Ich glaube, ich schätze fast, dass das der Förster oder so war, der jetzt mal gucken. Oder ne? Ich verstehe ihn gar nicht. Ich meine, was meinst du, wenn ich was in der Hand habe und Knüppel, da klopfe ich mal an seine Scheibe und wenn ich die aufmache, dann Knüppel auf den Kopf. Was macht er denn dann? Also das fand ich sehr, sehr seltsam. Ganz skurrile Geschichte. Ich habe also fast eine halbe Stunde nach Hause gebracht, weil ich da 3-mal in den Wald flüchten musste. Ja. Nein, die Gegensituation wird er nicht denken. Er ist ja nur der Held und Herrscher dort. Ja, ja. Das ist sein Gebiet. Also hatten Sie doch jetzt gerade irgendwo bei den Dosenfischern gesagt, da hatten doch welche einen Brief an die Dosenfischer geschrieben, eine Mail, dass sie da vom Förster, von mehreren Jägern bewaffnet da angemacht wurden. Oh, da sollte ich mal gewesen sein, ey. So viel Polizei hätten die gar nicht glauben können, wie die da auf den Hof gehabt hätten, wenn da Waffe rumfuchteln. Als erstes hätte ich ihm die mal hintergesteckt, weil du kannst mir davon ausgehen, dass die erstmal nicht geladen ist. Die werden dann nämlich nicht mit einer geladenen Waffe rumlaufen. So dumm ist, glaube ich, der dümmste Jäger nicht. Na, ja. Ja. Okay. Das riskierst nicht. Okay, das schneiden wir raus. So, waren wir mal bei der. Was hältst du von Caches auf Friedhöfen? Och, also ich habe kein Problem damit, über so einen Friedhof zu laufen, um vielleicht an so einer Gedenktafel oder sowas, irgendwie so ein Datum vielleicht abzuschreiben, aber ich finde das immer so ein bisschen problematisch, wenn du auf so einen Friedhof gehst und da sind Menschen, die trauern und haben vielleicht vor ein paar Wochen gerade einen Angehörigen verloren und dann rennst du da rum und suchst da rum nach dem Grabstein von Lieschen Müller irgendwie, wann ist die denn gestorben oder wo? Das stelle ich mir ganz schlimm vor. Also das finde ich auch mal, das stört mich weniger, das Suchen, als die Leute, die da einfach belästigt werden. Ja. Wenn es so Friedhöfe sind, die, ich sag mal, nicht mehr aktiv sind. Ja, so eine alten, wo man noch rauf darf, ja. Da habe ich eigentlich nicht so das große Problem mit. Wir waren auch in Bayern, in Berchtesgaden, auf so einem Friedhof. Da musste man, glaube ich, nur ein Datum von einer Kirchenmauer irgendwie abschreiben. Und dann, ja, dann ist man auch harmlos. Ja, aber dann lag die Dose quasi hinter einem Grabstein. Oh. Aber der Grabstein war nicht aktiv. Verbuddelt also, war sie auch nicht. Nee, einfach nur so dahinter gelegt, aber das war kein aktives Grab. Das war so ein uralter. Ja, man musste dann irgendwie von so einem alten, ortsbekannten Menschen da irgendwie diesen Grabstein finden. Ja, aber die Dose muss da nicht sein. Nee, und da habe ich dann auch gesagt, nee, also wir haben den zwar gemacht, weil wir es nicht wussten, wo das nun genau liegt, und dann waren wir da. Und da habe ich das auch so im Log geschrieben, dass ich das unpassend finde. Und ich glaube, sogar den Ohne haben wir auch nochmal angeschrieben, dass er die Dose vielleicht einfach 50 Meter weiter legt. Die kann man ja außerhalb des Friedhofs legen. Mein Gott, also man hat ja das gezeigt. Oder von mir aus auch direkt am Eingang irgendwo, am Tor oder so. Dann finde ich das in Ordnung. Aber ich stelle mir das immer vor, also weiß nicht, man ist selbst auf dem Friedhof und trauert um Angehörige und dann rennen die Leute da rum und sagen, hier, ich hab's. Ja. Finde ich total daneben. Also ich meine, wenn es jetzt noch so ein Friedhof ist wie Ohlsdorf, da ist das auch nochmal was anderes. Das ist ja auch eher ein Park irgendwie, ne? Ja. Das ist dann und da wissen die Leute auch, dass da Leute spazieren gehen ohne. Da finde ich es dann auch. Aber die Final-Dose finde ich selbst da immer. Es kommt auch immer auf die Station an, wenn du sagst, mit Ablesen, so sehe ich das auch. Ablesen finde ich okay. Mhm. Aber wir hatten da sollten wir im Stuhl, also ein zusammengefalteter Stuhl neben dem Grab, den sollte man da drinnen, bräuchte man nur hochheben, hat mir der Owner später gesagt. Ja. Die Vorfinder haben mir gesagt, nö, wir mussten den Stuhl aufklappen. Oh, und da geht es dann so, ich bin da an einem Friedhof, an einem Grabstand und klappe da Stühle auf. Wenn da einer kommt, dem der Stuhl gehört, was soll ich dem denn erzählen? Ja, auch wenn daneben jemand steht und sich um seinen Grab kümmert, nicht um seinen Grab, aber um das Grab kümmert. Das ist einfach unpassend. Also wir sind auch neulich in Soltau in der Ecke gewesen, also neulich, gut, schon ein halbes Jahr her. Da sind wir dann auch an einem Cache gewesen, der neben dem Friedhof lag, und wollten dann zum nächsten Cache und der Weg führte im Prinzip über den Friedhof rüber. Mhm. Aber der Cache lag außerhalb und selbst da sind wir dann also schon Wege gegangen. Also es waren halt, das war auf dem Sonntag, da waren halt Leute, die da ihr Grab, nicht ihr Grab, also das Grab gepflegt haben. Ja. Und wir sind also wirklich schon so weit rumgelaufen, dass man also da nicht direkt dran vorbeiläuft, weil das ist schon, man kennt das ja vielleicht auch von eigenen Angehörigen, wenn man da auf dem Friedhof rummacht, dann ist es einfach nicht angenehm, wenn da jemand kommt und spielt. Ja, Grab ist immer, also ich finde es auch schwierig. Also das ist. Wie sieht es mit Spielplätzen aus? Ja, also wenn man als Pärchen unterwegs ist, geht das ja meistens. Ja, das stimmt. Wenn man als Mann alleine unterwegs ist, dann würde ich, glaube ich, auch ganz schnell weglaufen. Du kannst auch mal Bonche noch mitnehmen. Genau, wollt ihr was essen? Genau. Nee, es ist einfach, die Leute sind einfach zu empfindlich und. Ist ähnlich wie Friedhof eigentlich, nur eine andere Variante. Ja, richtig, vielleicht noch ein bisschen aggressiver, wenn da irgendwelche Eltern dann hellhörig werden. Nee, das ist auch. Manchmal muss, ja, wenn man auch nur was abzählen muss, was man vielleicht auch so von Weitem erzählen kann. Dann finde ich es auch mal okay, Das ist gerade noch machbar, aber wenn man da wirklich irgendwo suchen muss. Ja, ich habe gesagt, am besten der Feinde nahe dem Spielplatz in den Büschen. Genau, wo man dann von hinten sich ranpirschen kann. Genau. Nee, also das ist. Nee. Ich sehe schon, wir sind uns da. Ja, es ist einfach immer diese Konflikte, die da entstehen. Ja. Und das ist. Das ist eigentlich der Hauptpunkt von vielen Fragen, die wir hier auch drin haben, mir selbst mal aufgefallen. Also man fällt, hat Konfliktpotenzial. Ja, man fällt einfach auf und das kann jemanden stören. Ja. Und wenn das jemanden stört, ist es einfach nicht angebracht. Och, danke für den Satz. Das ist einfach so. Nee, sehe ich genau. Das ist ja auch das, was mich dann stört. Wenn ich andere störe mit diesem Cachen, dann muss ich doch mal drüber nachdenken. Ja. Aber mit der Meinung kommst du nicht weit. Also da kriegst du eher noch einen drüber in den Logs, wenn du das schreibst. Merke ich immer wieder. Ja. Obwohl es eigentlich sonst auch das Richtige sei. Aber, naja, Geocaching lebt ja so ein bisschen eigentlich diese Grundidee vom Verstecken, vom Geheimnisvollen, von diesem Mystischen so ein bisschen. Und wenn ich dann mit Fahnen durch die Gegend renne und sage, hier, ich bin Cacher und ich wühle jetzt hier die Büsche durch, dann ist das einfach nichts Geheimnisvolles mehr. Und dann, bei Fahne muss ich mal doppelt grinsen, denke ich mal, dieses Lost Place Bild, wo diese 12 Leute mit so einer Geocaching-Fahne über der Schulter über ein Lost Place laufen, wo ich echt gedacht habe, wie gestört können die eigentlich noch werden. Wir kriegen schon wieder eine negative Grundtendenz, das hören wir nicht. Was hältst du denn von Where I Goes? Haben wir einen gemacht. Welchen? Bei Lübeck irgendwo, von Sancho Pancho, glaube ich. Da gibt es der ist schon ziemlich. Ach, in der Stadt? Nee, nicht in der Stadt. Der war nicht direkt in Lübeck, sondern in der Nähe von Lübeck. Das war, glaube ich, in so einem alten Museumsdorf oder so. Achso, nee, den sagt der nicht. Hat letztendlich funktioniert. Wir haben ihn damals mit so einem, wie hießen diese Pocket PCs, PDAs gemacht. Da hat er funktioniert und war in Ordnung. War jetzt nicht die Erfüllung aller Träume, aber es war okay. Es hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich nochmal einen versucht in Stuttgart, glaube ich, mit einem GPS, aber der hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, also keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann abgebrochen und ich glaube, das ist ja auch immer noch im Beta-Stadium, ne? Kann das sein? Nee, nicht wirklich. Also, der Player wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Nee, laut Groundspeak ist das Beta-Stadium, aber es gibt jetzt so ein, ich habe es heute auch gerade in irgendeinem anderen Podcast gehört, zwischen Spree und wie heißt der? Naja, auf jeden Fall habe ich da auch wieder was von gehört. Es gibt ein Ur-Algo, nennt sich der, mit dem kann man schon mal besser programmieren. Mhm. Wobei auch das Ursprungsding von Groundspeaking, damit habe ich auch mal einen programmiert. Das ist nicht schön, aber wenn du jetzt so wie ich programmiere, dann geht das, da kann man mit leben. Und der Player läuft eigentlich stabil, auch wenn er Beta genannt sein mag, aber sowohl auf dem PDA, also auf dem Android-Handy jetzt, als auch auf dem Oregon, hatte ich nie Probleme, richtige. Ich habe also mittlerweile 20 Stück fast gemacht. Ich mag die eigentlich ganz gerne, gerade im Winter oder so. Und nee, die sind eigentlich stabil genug, um da wirklich was mit zu machen schon. Und da gibt es auch ein paar wirklich, ja, recht anspruchsvolle und gute. Also das kann man gar nicht anders sagen. Also ich persönlich mag die Cache alle. Ich finde es fast schade, dass die so ein bisschen unterbewertet bleibt. Aber du musst natürlich auch Spezialausrüstung haben. Ne? Na gut, Spezial, also die heutigen GPS-Geräte können das ja in der Regel alle, ne? Das reicht mal gleich. Ja. Das Montana kann es nicht mehr. Echt nicht? Nein. Okay. Groundspeak und Garmin mögen sich doch nicht mehr und zack, war auch im Garmin plötzlich nicht mehr möglich, das einzubauen. Na gut, die haben ihre eigene Plattform jetzt. Genau, und deswegen haben sie das mal ganz schnell wieder verschwinden lassen. Nee, okay. Nee. Und auf dem Android-Handy habe ich das jetzt ein paar Mal gemacht. Da musst du schon ein Service-Pack an Batterien dabei haben. Weil wenn du ein Android-Handy das GPS wirklich laufen lässt durchgehen, ja. 3 Stunden. Oh Gott, ja, das ist beim iPhone ja ähnlich. Ne? Würde es genauso sein, wenn darauf der Player läuft. Also wenn du da irgendwelche Sachen machst mit GPS und UMTS noch zusammen, dann kannst du auch dieses Ding angucken, wie der Balken runtergeht. Ne? Aber es gibt ein paar schicke, also ich würde dir empfehlen, die echt nochmal ein, zwei auszuprobieren, also moderne jetzt. Da gibt es echt ein paar tolle Sachen auch. Also die machen wirklich dann Spaß, weil die richtig Pep haben. Ja. Und die haben natürlich den Vorteil, dass die Zwischenstationen nicht weg sein können, muss man mal ganz gerne sagen. Richtig, ja. Also ein schönes Teil war ja, dass zwei Schweine auf einer Entdeckungstour von Söndetjern. War ja zwei war das, ne? Einer hin, einer zurück. Ja, inzwischen gibt es zwei. Ich hatte den ersten davon gemacht, als er noch alleine war. Ach so. Und wir waren mit dem Oregon des Cache-Auslegers unterwegs. Und der hat ja diese Tour getestet. Und trotzdem ist es bei uns noch 2-3 Mal wieder abgestürzt, sodass man also das Gerät neu starten musste. Und dann ist das natürlich so eine Stabilität, so eine Sache. Also sagen wir es mal so, weil ich habe jetzt in Hannover, in Haber, wie heißt das da unten, Haber bei Welle, da bei Soltau, die Ecke, den letzten gemacht. Nee, Lübeck haben wir den letzten gemacht, genau, Lübeck. Du musst einfach nach jeder Station, also beim Android-Handy gewöhnst du es dir einfach an, nach jeder gefundenen Station speichern. Und dann hast du kein Problem mehr. Genau, hier in Hamburg gibt es auch einen schönen neuen. Der führt durch den Stadtpark, auch an den schönsten Ecken. Der ist von Süffel, auch sehr schönes Teil. Der zeigt sehr schön, was alles machbar ist. Ja. Ein bisschen. Also wie gesagt, würde ich rate ich einfach mal zu. Ja, diese Schweinetour war ja auch klasse. Also der Cache an sich war wirklich toll. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht. Da waren die alten Fotos von der Stadt, die dann gezeigt wurden, in dem Bergo mit drin. Also das war super. Musstest du Fragen, glaube ich, waren dazu. Musstest du mal Fragen beantworten, dann kamst du an die Stelle oder musstest du irgendwie was suchen, wo was an Antworten stand. Und das dann eingeben. Und das ist teilweise echt schick gemacht. Also es gibt da wirklich von großer Scheiß bis richtig klasse krasseste Unterschiede. Wir haben, ich sag jetzt nicht wo, weil das ist wieder ohne irgendwo beleidigt, einen gemacht. Die Geschichte hätte auch überall spielen können. Die hat mir keinen einzigen besonderen Platz gezeigt. Und am Ende war der Pfeil nicht da. Dafür konnte ich dann irgendeine Münze locken, die er mir anzeigte. Also das war nicht so mein. Also das haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren, sag ich mal. Wir haben es mal ausprobiert, als es neu war. Hat halt funktioniert und gut, es waren die Anfänge von Ergo. Und seitdem haben wir es eigentlich nicht mehr gemacht. Also wenn du mal wieder losziehst, dann denk mal dran, mal zu gucken. Liest du alle Cache-Listings, bevor du losziehst? Alle nicht. Also bei Tradis oft nicht. Wahrscheinlich bei vielen Leuten das so machen. Och, die Antwort hatten wir fast noch nie. Ja. Bei Multis schon, um einfach zu gucken, brauche ich irgendwas, wie weit ist das, wie lang ist das, wie viele Stationen. Weil, ja, Multis, klar. Ne, da kommt man fast nicht drum rum. Bei Tradis überfliegt man das manchmal oder man liest es auch gar nicht. Also bei Multis kann ich immer sagen, nimm Team Spikeman mit, seine Frau liest das immer alles und die kann ich dann fragen. Wie lockst du Caches, die dir überhaupt nicht gefallen haben? Ich versuche das immer diplomatisch zu machen. Also so wie das Beispiel mit diesem Friedhofscache, da schreibe ich dann schon, dass mir das, also wenn mir jetzt wirklich was voll gegen Strich geht, dann schreibe ich das schon, aber ziemlich freundlich und diplomatisch. Ja. Einfach zu sagen, ich habe da eine andere Meinung. Mhm. Ich finde das nicht so in Ordnung, vielleicht könnte man es anders machen. Weil so dieser Masse an diesen Durchschnittscaches logge ich eigentlich recht standardmäßig. Ja, okay. Ich sag mal so diese Floskeln-Dose gut gefunden, vielen Dank für den Cache. Ist mir jetzt nicht ganz fremd, ja. Kann ich dir übrigens empfehlen, es gibt so ein Grießmonkey-Skript. Da ja, sowas, belegt das Logfeld vor. Also sowas nutze ich gar nicht. Also ich schreibe wirklich jedes Log von Hand. Mhm. Auch wenn die Texte immer fast gleich sind. Ja. Also zumindest das Ende vom Text. Mhm. Ja, und es gibt Caches, so, die man so zwischendurch macht auf dem iPhone oder so, wenn man da irgendwo ist. Die logge ich gleich vor Ort. Also, ach ja, das geht ja mittlerweile. Die logge ich direkt am Cache. Und auch mit so einem Punkt nur? Nein, nein, also mit dem Punkt nicht. Nee, ich schreibe dann schon richtig einen Text. Allerdings, da habe ich mir dann so Textvorlagen gelegt. Ich wollte gerade fragen, ist das nicht ein bisschen nervig am Handy? Nee, es geht. Also es geht. Aber also diese Schlussfloskel, sage ich mal, vielen Dank für den Cache mit freundlichen Grüßen, MB, schreibe ich eigentlich immer. Das ist vorgetippt. Aber so ein, zwei Sätze schreibe ich dann schon. Kannst du das dann auch, geht das jetzt auch mit Siri? Das würde auch mit Siri gehen, ja. Der kann auch. Na, dann wird es ja interessant. Also mich stört diese Mini-Tastatur. Mit meinen Wurstfinger tippe ich dann immer und habe immer die falschen Buchstaben. Ja, ich weiß nicht, ob. Nee, ich glaube, das geht nicht, weil du kannst da zwar Befehle sagen, so wie hier schreibe eine E-Mail an mit dem und dem Text, aber ob du dann den Cache locken kannst, bin ich mir nicht sicher. Also ich habe keinen Siri auf dem Telefon. Sowas mache ich ja. Ja, gut, ich habe auf Android sowieso kein Siri, aber also das muss ich nochmal ausprobieren. Die Spracherkennung geht ja bei Android auch schon, dann müsste man nochmal. So drum testen. Also das neue iPad hat jetzt diese Diktierfunktion. Das neue iPad, nicht das ist das ganz neue. Doch, das hat. Das Dreier? Das Dreier, ja. Das hat also. Mach mal weiter. Das hat die Diktierfunktion, aber es hat kein Siri, ne? Das ist sehr schade. So, Jörg ist weg. Jörg ist weg. Ich habe ja das iPad gehabt. Ich habe das iPad 2 gehabt. Ich habe zwei verschiedene Android-Tablets gehabt. Und bis zum Ende habe ich keine Anwendung dafür gefunden. Ja, also wenn du das, soll, aber. Wenn du das iPad oder die Leute, die das iPad 2 haben, die sagen, das ist jetzt nicht der große Sprung vom iPad 2 das, zum iPad 3. Das wollte 3. ich jetzt. Oh doch. Also das ist sorry, schon, aber dann. Verarschen Sie sich selber. Das Display ist schon um einiges besser, aber so von den Funktionen her ist das jetzt nicht. Hast du irgendein Bild, was man mal so. Ich will jetzt hier nicht einfach irgendwas aufmachen, kriege ich dich irgendwo nackt zu sehen? Oder? Nein, nein. ja, und sonst locken wir im Prinzip eigentlich alles von Hand. Ne? Das ist. Oh, wow. Das ist aber. Also doch. Ja, es ist schon. Das ist auch wirklich. Also, wir hatten vorher das iPad 1 und der Sprung von dem 1 zum 3 ist schon gewaltig. Aber ich muss aber ehrlich auch sagen, hat aber auch gewichtsmäßig, so dünn sich das anfühlt. Es ist schwerer als das iPad 2. Oh, die war diese Qualität. Aber leichter als das iPad 1, ne? Aha. Aber nicht viel. Ich habe ja gemerkt, dass das 2 hatten wir mal. Und wie gesagt, ich habe echt keine Verwendung dafür, außer diese Bilderfunktion, also Bilder angucken. Also wir nutzen es viel halt hier im Wohnzimmer abends auf dem Sofa, um mal was zu gucken. Mails. Ja, das habe ich auch immer, aber das mache ich jetzt mit dem Handy genauso. Das ist nicht so, natürlich ist das viel kleiner, aber es reicht gerade noch, um trotzdem auch Mails und so zu gucken. Deswegen fand ich es mal ganz spannend, das zu sehen jetzt, auch vor allem das Display. Also das ist schon ein Sprung. Also das ist ja kein Vergleich. Also wir hatten vorher halt einen ganz normalen Laptop immer auf dem Schoß liegen. Und das nervt dann schon, wenn man abends beim Fernsehen mal schnell was gucken will, das Ding hochfahren, wieder runterfahren, dann fällt einem 10 Minuten später wieder was ein, was man vielleicht vergessen hat. Ja, das Hoch- und Runterfahren, das ist ja. Das nervt und so hat man es halt. Also wie gesagt, ich hatte dann auch ein Android-Tablet, auch von der Größe. Und ich fand es eigentlich gar nicht schlechter als das iPad, sondern das war das Gleiche. Aber ich kann es wieder hinten legen. Aber wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Anwendung. Und für das bisschen mehr, sag mal. Ist ja wesentlich größer zwar, aber wie sagt man, eine E-Mail checken, Twitter, das geht übers Handy, eigentlich auch alles genauso gut, deswegen war es so ein bisschen, aber mein Gott, also das ist keine Kritik, aber das Bild, irgendwann habe ich so ein Ding vermutlich auch wieder, so wie ich mich kenne. Oh, stimmt, das Display ist wirklich schon lecker. Ja, das ist auch mal ein anderer Schnack, also das finde ich schon, das sieht man aber sofort, weil es ist ja gestochen, also, ja? Ja, wer nur so ein iPad 2 hat, ne? Was ich an die Frage natürlich noch anschließt, ist immer so der zweite Teil davon, wie reagierst du denn auf Logs, die deine Caches so kritisieren? Wenn sie berechtigt sind, gehe ich auch darauf ein. Also wenn Fehler zum Beispiel in den Cache-Beschreibungen sind, hat uns auch schon jemand angeschrieben hier, das, was du in deiner Cache-Beschreibung beschreibst, das ist nicht richtig. Ja. Dann ändere ich das, wenn es dann soweit stimmt, wenn ich das nachrecherchiere. Und sonst gehe ich damit so um, also bei dem einen Cache erinnere ich mich, da loggte dann mal jemand, dass die Koordinaten total ungenau sind. Die liegen 30 Meter daneben. Und ich so, gut, mach sein, aber wie ich dann vorhin schon sagte, wenn dann irgendwie 400 Leute oder 500 Leute diesen Cache finden und nichts dazu schreiben und jetzt kommt einer aus dem Gebüsch und sagt, die Koordinaten liegen 30 Meter daneben, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass vielleicht was mit seinem GPS-Gerät nicht in Ordnung oder war. Oder der Tag einfach schlecht war, Oder ich weiß auch nicht, was war, oder keine Ahnung. Aber dann gehe ich einfach mal davon aus, dann werden die Koordinaten schon richtig sein. Aber es gibt kein Gegenfeuer. Also ich versuche dann schon auf die Mails zu antworten, wenn sie denn sachlich rüberkommen von den anderen Leuten, dann mache ich das eigentlich schon und manchmal lösche ich sie einfach. Gehe ich da nicht drauf ein, wenn ich der Meinung bin, das ist völlig aus der Luft gegriffen und völlig daneben, dann reagiere ich da eigentlich nicht drauf. Aber wenn das sachlich rüberkommt und sagt, hier, da und da stimmt was nicht und so, dann reagiere ich da schon drauf, schreibe die Leute auch an, schreibe zurück. Da fand ich ja Wikiewicz stark, wie er sagte, ist egal, erstmal ärgert er sich. Das fand ich, muss ich immer dran denken dann bei der Frage, weil das fand ich echt witzig, weil das geht mir ganz ähnlich. Also ich finde es einfach wichtig, wenn die Leute einen vernünftig anschreiben, freundlich oder normal halt, dann reagiere ich auch darauf. Aber wenn die dann irgendwie patzig kommen und... Also ich glaube, das macht er genauso. Da war nur so dieses, aber er ärgert sich trotzdem erstmal drüber, weißt du? Das kann ich auch verstehen, geht mir das. Also ich ärgere mich da auch erstmal drüber, aber dann schalte ich die Kiste erstmal aus und sage, jetzt denke ich mal drüber nach. Ob er vielleicht recht hat, Vielleicht schreibe ich dann morgen was dazu oder ich lösche es halt morgen erst. Aber ich finde, manchmal wird das so ein bisschen von einigen Leuten so als Dienstleistung gesehen. Ja, als, der Ton ist dann sehr eigenwillig. Da kriegt man manchmal Mails. Wir haben hier in Lüneburg drei Stadtrundgänge liegen. Ja. Das sind Multis, so ein kurzer, ein langer und ein so ein mittlerer. Der eine führt ums Rathaus rum, der zweite führt über die Hinterhöfe in Lüneburg und der dritte führt durchs Wasserviertel. Und dann schrieb mich mal irgendjemand an, der eine Stadtrundgang, der ist deaktiviert, Dose weg, kaputt, irgendwas war da. Und er meinte, wir sind in zwei Wochen im Urlaub in Lüneburg oder in der Nähe von Lüneburg und wir wollen gerne die Stadtrundgänge machen. Ob ich das denn schaffen würde, diesen einen Stadtrundgang wieder zu aktivieren? Habe ich dann auch erstmal überlegt, also was schreibe ich dem jetzt? Und dann habe ich dann irgendwann zurückgeschrieben, weiß ich noch nicht, ich habe im Moment wenig Zeit und komme da halt nicht wirklich zu. Die Frage ist erstmal okay, aber das hörte sich dann auch so an. Ja, da ist mal das Problem wieder, genau, das hört, ich habe es so verstanden. Genau, als du deutest jetzt was rein, So, sieh mal zu, dass du die Kiste in Gang kriegst, dass ich dann schön cachen kann, so als Dienstleister, ne? So nach dem Motto, du bist hier Verstecker, Owner und du musst dann dafür sorgen. Ich so, ja, stimmt ja auch, muss ich auch. Aber ich glaube, bei solchem Schriftverkehr muss man wirklich manchmal einfach sagen, der meint bestimmt die gute Variante. Ja, ist wirklich so, weil stelle ich auch immer wieder fest, das versteht man so schnell falsch. Also manchmal boller ich da auch, also gerade in Foren, ich habe schon ganz oft den Text, den Kommentar, die Mail komplett fertig geschrieben, wo ich eigentlich nur noch auf Senden klicken muss und ich lösche das dann lieber, weil ich dann sage, komm. Schick doch mal die Teile an uns für den Podcast. Wir können jedes Mal so Geschichte der Woche einstreuen. Also gerade bei Foren, hatten wir vorhin schon das Thema, die Foren, dass man manchmal so abkommt. Irgendwann schrieb einer, der hatte eine Frage. Im Forum stellt er eine Frage. Er will 7 Dosen verstecken, 7 Tradis und er will dazu so einen Bonus legen, 8. Ja. Und dieser Mensch wusste nur nicht, wie er nun diesen 8. Cache labeln soll. Ja. Dann haben zwei Leute geschrieben, muss als Mystery machen, kennzeichnest das als Bonus und so, bla bla bla. Alles gut. Und dann ging es dann los, dass die Leute dann diese Frage grundsätzlich in Frage stellen und sagen, muss denn das überhaupt sein, dass du 7 Dosen legst? Die Philosophen kommen, Kannst du nicht ein Multi legen mit 7 Stationen? Und dann sage ich auch so, nee. Also kann man sich zwar gerne drüber unterhalten, aber in einem extra Thema. Genau. Und ich frage dich ja auch nicht nach der Uhrzeit und du stellst dann, nachdem du mir die Uhrzeit sagst, kommt Marco an und sagt, aber die Zeitrechnung ist ja sowieso ganz falsch. Muss denn das überhaupt sein? Weiß ich nicht, da kann man noch eine Antwort geben. Die wird beantwortet und dann ist gut, fertig. Ja. Also ich habe meinen Account der Grünelle sogar löschen lassen und da fahre ich ganz gut mit. Das war im blauen Forum übrigens, aber egal. Ja, da sind aber auch so zwei, drei Trolle, die sofort aus dem Busch springen. Ich hatte da auch mal irgendeine Frage gestellt und sofort kam irgendeiner, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar irgendwo aus dem Norden und pupste da rum. Der, ach, oh mein Gott, das ist so. Also ich habe da manchmal wirklich Texte dann schon vorgeschrieben, wo ich wirklich gegen anbolle, aber ich lösche sie dann lieber und sage, komm, lass ich. Guck lieber auf das super scharfe iPad. Genau. So, los, wir machen weiter. Sonst kommen wir heute hier, wo wir aufs Event wollen, machen wir 3 Stunden und so. Was hältst du von Telefonjokern? Ja, finde ich in Ordnung. Nutzen wir relativ wenig, ab und zu mal. Hm. Wir haben auch relativ wenig Telefonnummern von anderen Cachern. Hm. Ich habe deine ja jetzt, deswegen mache ich ja den Podcast, damit genau. Ich ordentlich Telefonnummern sammeln. Ich finde das okay, also bevor man da irgendwie stundenlang sucht und dann doch nicht fündig wird, kann man jemanden anrufen und dann ist das in Ordnung. Sowas schreiben wir dann auch immer in den Logs dann, dass wir einen Telefonjoker benutzt haben. Das muss ich sagen, habe ich irgendwann mal aufgehört. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch der Anstand gebietet oder nicht. Also gut, bei umfangreichen Caches mache ich es auch, also wenn es so richtig knackig ist. Mhm. Aber bei so manchen 1-1ern, wo ich den Telefonjoker ehrlich gesagt ziehe, weil ich keinen Bock habe, für den Cache da nochmal hinzufahren, da mache ich mit meinem Standard Griesmann-Kiesersatz und dann, selbst das nehmen mir noch welche übel, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht auf dem Cache rumhacken, obwohl ich ihn scheiße finde. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich mir sage, das ist trotzdem der Ort des Owners, diese Log-Geschichte. Mhm. Und da kann ich mal eine Kritik reinschreiben. Aber wenn ich den Cache einfach bodenlos scheiße fand, dann ist da auch nichts mehr mit Kritik, sondern der ist einfach scheiße und dann möchte ich das nicht schreiben. Also Standardsatz 0815. Das stört auch noch welche. Ich halte mich auch manchmal ein bisschen an die Cache-Beschreibung des Owners. Wenn der Owner so einen Standardtext oder hier, mein erster Cache, ich möchte euch auch mal was zeigen, also so Standarddinger oder einfach nur so eine Serie verlegt mit Copy-Paste Cache-Beschreibung, dann logge ich auch so. Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, wie hast du das bei Haidoku gemacht? Hast du auch für jeden Cache einen eigenen Text geschrieben? Also bei diesen Serien, ob das beim Kreuzworträtsel oder beim Ludoku war, da habe ich das so gehalten, dass ich meistens bei dem ersten Cache ein ausführliches Log geschrieben habe. Oder bei dem Bonus oder so. Und dann die anderen 35 oder 40 Copy-Paste, also Standard-Floskel und siehe Log bei Cache. Die werden ja aussortiert vom Owner. Ich glaube nicht, dass der sich alle überkommen lässt. Da werden sowieso irgendwelche Regeln sein. Aber so machen wir das halt. Ne? Was hältst du denn von Challenges, die? Also Challenges haben wir jetzt ein paar gemacht. Doch, es gibt welche. Ja, ein paar, also 12 oder 10 oder 12 haben wir gemacht. Es gibt ein paar Ideen, die fanden wir ganz witzig irgendwie, aber ja, das ist jetzt auch nicht so die Erfüllung, die das Cachen wirklich weiterbringt, glaube ich. Steht ja Logbedingungen eigentlich wie früher. Richtig. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum das überhaupt abgeschafft und wieder eingeführt wurde, also unter anderem Namen. Also das ist mir noch nicht so ganz. Also ich finde, solche Sachen kann man super zwischendurch machen, wenn man mal irgendwo ist und eigentlich nicht auf Cache-Tour ist. Und man guckt dann mal, und genauso mit den Munzis kommt ja wahrscheinlich auch noch die Frage. Nee, die haben wir gestrichen. Nicht drin, ich finde diese Munzis, also ich habe die ein paar gelegt, um es auszuprobieren, ein paar gemacht und habe es dann, ich fand es dann einfach so doof. Also ich will das gar keinem schlecht reden, nur für mich war es einfach, scanne ich da irgend so ein Ding ab. Ich muss meistens nicht mal suchen, weil der Hint sehr genau sein muss, weil das Handy gar nicht genau genug ist. Ich sehe diesen Sinn nicht und da wurde ja nur noch beschissen. Da wurde, also, was beschissen ist ja nicht mal. Naja, hast du das nicht? Diesen Massendingern. Ja, ich habe das am Anfang verfolgt. Der Gedanke, was war das, um Litfaßsäule rumzukleben? Ja. Hättest du dich hingestellt und jetzt 10 Minuten gewartet, hättest du 100 Stück gehabt. Ja, also. Es ist so, also ich finde, da fehlt so ein bisschen diese Weiterentwicklung. Diese Idee finde ich gar nicht schlecht, auch bei den Challenges finde ich das auch okay. Aber irgendwie, das, was die Leute da draus machen, das ist einfach irgendwie langweilig. Ja. Weißt du? Das ist genauso beim Cachen, ob das beim Cachen ist, bei den Challenges, bei den Munzis oder sonst was. Das, was die Leute aus dem Spiel machen, das ist viel wichtiger. Das ist, also wenn die Leute keine Ideen und keine Fantasie haben und das langweilig ist. Das muss man aufnehmen, Munzi als Frage ist gar nicht schlecht. Ja, dann ist das Spiel letztendlich auch noch langweilig. Ne? Und bei den Munzis ist es halt so, dass es gibt halt nur quasi diese Tradi-Munzis oder Munzis. Das war's. Nicht. Ja, du hast vor allen Dingen noch ein Problem. Ich habe 20 Manzis vielleicht gelegt im Umfeld. Und ich wollte tatsächlich auch mal welche spannend machen. Das, als Geocacher hatte ich auch mal einen anderen Anspruch, als jetzt irgendwo so ein Ding anzupappen. Also bin ich bei uns in das Bundeswehrgelände, Munitionsdepot, da wo du warst, okay. Und habe da in so einem Ofen einen versteckt. Ja. Dann schon mit einem ganz guten hin. So, jetzt kamen die da hin, jetzt gibt es folgendes Problem, du hast diesen ganzen scheiß Bundeswehrgelände kaum empfangen. Du kannst diesen beknackten Manzi nur machen, während du empfangen hast. Du musst also wirklich etwa 20 Meter laufen, auf den Hügel, da kriegst du Empfang und dann musst du zusehen, dass du da hinkommst. Der Empfang hält dann meistens so lange und dann scannen. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, ich hatte gerade zufällig Empfang. Ja. Aber da geht schon los. Also ich kann die gar nicht überall legen, weil ich online sein muss. Und da war, als ich das gemerkt habe, da habe ich gedacht, nee, scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Im Ausland geht das gar nicht. Dann hast du das Problem, jetzt hast du zufällig den Sendemasten deines Providers in der Nähe. Genau. Und jetzt kommt da jemand mit einem anderen Netzanbieter. Ja, genau. Der hat da keine Chance. Genau. Gar keine Chance. Da wirst du dann Spaß auf aller Halligentour haben. Da liegt ein Munzi. Nee, auf der Halligentour kannst du ihn gar nicht machen. Ich bin gar nicht mit dem Schiff. Bin auch nicht mit. Achso, du bist auch nicht mit. Okay, da liegt da einer auf dem Schiff. Und der ist halt mitten in der Nordsee versteckt und nur wenn das Schiff halt über diesen Punkt rüberfährt, kannst du ihn scannen. Ja. Und das haben wir halt gemacht, oder das hat der eine gemacht auf dieser kleinen Tour und drei Leute haben es geschafft, ihn zu scannen. Der vierte schon nicht mehr, weil das Schiff dann schon weitergefahren war. Na gut, bei Android-Handy gibt es das Programm GPS-Fake. Okay, dann kann man es machen. Da gibst du ein, wo du dich gerade befindest. Okay. Na gut. Also ich gestehe, ich habe... Also ich benutze das tatsächlich. Ich sehe aber die Bescheißen keinen Sinn. Ich will ja am Cache was erleben. Ja. Ich habe das einmal gemacht. Das war ein Where I Go. Und leider habe ich den Pocket Query gezogen, bevor er den geändert hat und wusste nicht, dass die Elbe Meter hoch Eis und ich hätte rauslaufen müssen, 30 Meter. Ja. Der Owner fragt sich vermutlich heute noch, wie ich das geschafft habe. Und stand da jetzt vor Ort und sah, ich muss 30 Meter in die Richtung und nur Eis. Also wirklich. Ja. Keine Chance, da wärst du nicht umgekommen mit Sicherheit, also das war sicher. Mhm. Und da habe ich dann ein bisschen geforscht, kurz im Internet, oh, Fake GPS, hab mir das mal geholt. Ja, und dann gibst du die Koordinaten ein und der sagt dann deinem Android-Handy, wo du dich gerade befindest und ja. Sehr hochkriminell ist das ja eigentlich. Da. Nein, offensichtlich kannten das schon ganz viele, habe ich dann im Nachhinein gehört. Und wie gesagt, ich habe es auch wieder runtergeschmissen, mich interessiert es auch nicht, weil ich möchte so ein Where-I-Go schon selber ablaufen. Mhm. Aber für so eine Geschichte, wenn mal eben tatsächlich die Natur dir einen Streich spielt, ja, dann ist das schon die Rettung. Oder bei Manzi eben, ja. Wenn das gar nicht anders geht. Also wie gesagt, diese Challenges und Manzis und so, das machen wir gern mal zwischendurch. Wenn man eigentlich nicht auf Cash-Tour ist, irgendwie, man ist irgendwie in Hamburg beim Einkaufen und dann trinkt man Kaffee und guckt, ob genau, man ist in Hamburg einkaufen. Ja. Ja, also die Frau shoppt dann Elektronik macht. Die Frau wird irgendwo abgeladen und dann geht es in Elektronik. Sie ist ja iPad 3, muss ich doch mal sagen. Das Ding gibt es doch gar nicht zu kaufen, glaube ich. Doch, seit gestern. Ja, dann muss man so ein Ding natürlich da schon liegen haben. Ach ja. So, kommen wir weiter. Du bist. Ich frage mich gerade, wie viele Manzis wohl um Elektronikmärkte und so herumliegen in den großen Städten. Vermutlich werden die nächsten Handys schon mit 30 Founds ausgeliefert. Ja. Ich denke einmal um die Elektronikmärkte, wo die Männer halt selber hingehen und dann halt so um typische Frauenanziehungspunkte, wo die Frauen gerne eingehen. Wo die Männer abgestellt werden. Wo Ikea. Die Männer abgestellt werden, genau. Schule. Genau, wo die Männer Langeweile haben und dann kurz mal spazieren gehen. Genau. Da gibt es unsere Anhäufung, ja. Was hältst du denn von T5 an? Klettern und Tauchen und so weiter. Finde ich in Ordnung. Also wir machen es nicht, weil Tauchen, weiß ich nicht, ist nichts für mich. Also Tauchen ist ja auch schon extrem. Ist schon was Spezielles. Klettern selbst, wir haben mal so einen Kletterkurs, so einen Schnupperkletterkurs gemacht. Und ich bin halt, also meine Frau würde sich das nicht zutrauen, zu klettern und zu sichern und sowas. Ja. Das ist nichts für sie, sagt sie. Und dann alleine zu klettern ist, ich will nicht sagen unmöglich, aber ziemlich schwierig. Und ja, Interesse hätte ich schon, aber... Also erstmal Gratulation der Frau, dass sie bereit ist, das zuzugeben, ist immer das Wichtigste, dass man das auch einsieht. Ja, wenn sie das nicht will und machen kann, muss ich da auch nicht... Also beim Klettern ist es ja wichtig, wenn man den anderen sichert, dass man sich auch sicher fühlt. Und wenn man sich da nicht zutraut, dann ist das für den anderen eventuell so gefährlich, dass er dann nicht mehr aufsteht. Und also ich finde es okay, die Leute, die es machen, finde ich in Ordnung. Also wir klettern nur mit Strickleiter, also von daher ist das nicht ein richtiges Klettern. Ich meine, so diese Baumklettercaches, die landen bei mir eigentlich alle auf der Ignore-List, weil ich sie nicht machen kann. Ja, klar. Ich nicht will, sondern ich kann sie einfach nicht machen. Ich finde das in Ordnung, wenn die Leute da hochkrabbeln. Fällt mir gerade ein, wir müssen heute Abend noch mit dem Blinker sprechen, der will auch noch mal gerne auf die Strickleiter. Okay. Lockbedingungen, was hältst du denn von Lockbedingungen? Wenn du Challenges in Ordnung findest, müsstest du ja Lockbedingungen. Habe ich auch okay. Grundsätzlich kein großes Problem mit. Es gibt da so witzige Ideen. Ich weiß nicht, ob es noch diesen Cache gibt, nördlich von, oder bei Ahrensburg da irgendwo, wo man winken musste. Nee. Bonken Away oder so ähnlich ist der Cache. Da musste man sich auf einer Autobahn, also es gab eine Dose, wo man halt gelockt hat, oder eine Leitplanke oder so, und dann musste man sich auf die Autobahnbrücke stellen und winken und hoffen, dass halt jemand von den Autofahrern oder zurückwinkt. Ja, das musste gehört, man fotografieren und hat das Lockdings eingestellt. War unheimlich witzig irgendwie. Das finde ich immer gut, ja. Und wir haben also innerhalb kürzester Zeit unzählig viele Bilder gemacht. Also eine Frau hat sich da hingestellt und immer schön gewunken und ich dann immer über die Schulter fotografiert und wir haben unzählige Bilder gemacht, wo die Leute zurückgewunken haben. Das fand ich witzig. Der Blinker hat immer gesagt, wir sollen es auch nicht zu oft wiederholen bei den Fragen, wenn wir da was zu sagen. Aber da mache ich es dann kurz Walddusche. Super, also sowas finde ich auch. Das ist für mich auch klasse. Das Beispiel dafür. Also den würde ich niemals ohne Bild loggen, weil einfach das ist der da. Wer das einfach nicht machen will, der soll es halt lassen. Also das ist so. Ja. Ne? Naja, es war ja eine Zeit lang, ich fand es ganz gut, dass sie es abgeschafft haben. Ja. So dass ohne reinschreiben kann, er hätte das gerne, dann mache ich das meistens auch so, wenn ich das sinnvoll finde. Aber es gab ja manche, die vorher sonst einfach austickten und da Sachen verlangt haben, die dann irgendwann schwachsinnig wurden. Das ist aber so typisch deutsch, glaube ich, dass sie diese eigenen Regeln aufbauen wollen mit aller Gewalt. Das ist so, ja, weiß ich auch nicht. Was hältst du? Donny, du bist dran. Die Frage darfst du jetzt mal stellen. Achso, du möchtest einen Verein gründen. Genau, wir wollen einen Verein gründen. Du möchtest MW fragen, ob er mitmacht. Na, was hältst du denn von der Idee eines Vereins oder andere Form von Ansprechpartner, also was ja viel im Gerede ist im Moment? Also was ich in Ordnung finden würde, wäre, ja, wie soll man das nennen, so ein Anlaufpunkt für Behörden, Jäger, ja, aber Verwaltung oder das sowas. Ein Verein machen? Ja, also ein Verein in diesem herkömmlichen Sinne, dass es da irgendwo Treffen gibt, ist schwierig, ich weiß, aber da würde ich nicht mitmachen wollen. Also ich hatte schon früher Probleme im Sportverein, immer pünktlich da zu sein irgendwie. Ja, okay. Und aber es wäre schon, glaube ich, ganz ratsam, wenn es irgendwie so einen Ansprech oder so einen Anlaufpunkt geben würde. Ja, aber das ist ja. Ich sag mal, so eine Art Büro von Groundspeak in Deutschland oder Europa oder im deutschsprachigen Raum. Also. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist aber eine entscheidende Aussage eben gerade, nämlich das wäre dann von Groundspeak. Das würde ich auch verstehen, aber. Also, ich finde es einfach wichtig, wenn es irgendwo Konflikte oder Probleme gibt, ob es mit Jägern, Landbesitzern oder mit Polizeibehörden irgendwas gibt, dass die sich irgendwo dran wenden können als Ansprechpartner. Hier, Leute, da gibt es ein Problem. Ja. Wir kommen an den ONA nicht ran. Ne? Dann gibt es aber eigentlich ausschließlich Groundspeak. Richtig. Aber dann kriegst du ja gar nicht. Okay. Und deswegen fragen wir immer, wie sie das regeln, Groundspeak, wenn Daimler tut, hier eine deutsche Zentrale aufzubauen. Ja, wenn es noch größer wird und immer mehr Konflikte gibt. Ich meine, die ersten, wo waren das jetzt hier in Geocaching Forever da unten in Baden-Württemberg oder wo die Serie liegt? Ja, aber da kann Groundspeak selbst mit Ansprechpartner nichts ändern. Ich glaube, Groundspeak ist ja daran interessiert, möglichst viele Caches zu haben. Und ich glaube, ich habe so manchmal das Gefühl, dass die einfach abwarten, ja, hier wird es irgendwann Gesetze geben, hier stört Groundspeak doch nicht. Dann liegen die Caches halt alle schön geordnet irgendwo, aber auch das stört Groundspeak nicht. Hauptsache, es gibt Caches. Ja, aber die Attraktivität geht natürlich verloren. Für wen denn? Für uns alten Cache? Wie viel sind denn das? 5%? Du bist hier bei der schweigenden Mehrheit, deswegen sprechen wir da ja für die, die du im Wald triffst. Und die Frage ist, hören die wirklich auf, weil es ein bisschen komplizierter wird? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also einen Verein würde ich ganz schlimm finden. So also in diesem, diesem herkömmlichen Sinne, dass man so sagt, jetzt, wer ist denn da jetzt der Präsident und wer ist Kassenwart? Und es was? Gibt ja die ersten Vereinigungen. Ja, ja, ne? Also machen wir dann Ausflüge irgendwo hin mit dem Bus oder so? Oder wie stellen wir uns das vor? Ja, man trifft sich, singt das Geocacher-Lied und fährt dann auf alle Hallen. Also nee, das ist nichts. Also ich denke, dass es gibt Sachen, die muss man im Verein machen. Ja. So wie Sportvereine. Ja, klar, sowas. Das geht ja. Du kannst schlecht eine Fußballmannschaft aufmachen, kannst du schon, aber irgendwie, wenn du da mal Punktspiele haben, dann geht das nicht. Aber dieses Hobby lebt, glaube ich, dann doch schon ein bisschen. Naja, weil sag mal so, man sagt immer, ich sag das auch schnell dahin, Verein ist scheiße, finde ich auch genauso. Das mit dem Ansprechpartner sehe ich allerdings auch so und das wird Groundspeak, glaube ich, nicht machen. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, es gibt da so diese ersten Vereinigungen, dieses Geocaching Hoher Norden, was ist das anderes als ein Verein? Ja, aber du hast ja gesehen zum Beispiel diese Aktion, was Groundspeak ja auch mitgemacht hat, unterstützt hat auf dieser Messe Jagd und Hund oder Hund und Jagd und irgendwo, wo es der Schlepp unter anderem auch mit bei war, einfach so einen Anlaufpunkt zu haben. dass diese Jäger und Waldbesitzer einfach irgendwo mal hingehen können und sagen, hier Leute, so geht das nicht. Und, ne? Ja. Sowas würde ich wichtig finden, einfach, weil man einfach viele Konflikte vorher schon irgendwo zum Weg gehen kann oder beseitigen kann oder dass sie gar nicht erst auftauchen. Das wäre spannend, ne? Überhaupt. Die Groundspeak-Variante hat noch gar keiner angesprochen. Das wäre eine Variante, die sogar funktionieren könnte. Das glaube ich auch. Ja, ich habe immer gesagt, wenn überhaupt, kann es nur über Groundspeak gehen. Ja. Weil, sorry, aber alle anderen, die pupst sich ins Gesicht, was will der denn von mir? Ja. Und mal ganz ehrlich, die ich im Wald treffe, wenn ich denen sage, hör mal, der, jetzt gar nicht mal, also völlig unabhängig, der Schweiger oder der Sandmann, dann sagen die, hä, wer? Ja, ich kenne die nicht mal. Aber es gibt ja auch, jemand hat es mal erzählt, dass so Behörden und Polizei, die haben, glaube ich, Accounts. Ja, mittlerweile kann ich mir das vorstellen, klar. Die wissen ja auch, wo der Hase ist. Dass die einfach Zugriff haben. Also die haben sie auch bekommen, einfach, ich bin der Meinung, auch Premium-Member-Accounts, dass die auf so PMO-Caches zugreifen können und die Koordinaten sehen können. Ja, also ich würde es in Ordnung finden, wenn das über Groundspeak läuft, dass hier so ein Europa-Büro oder so ein deutschsprachiges Büro installiert wird irgendwo. Aber also der Account reicht ja auch noch nicht. Ich war jetzt gerade letztes Wochenende im Hafen unterwegs. Mhm. Da ist bei einem Cache, ist ja jetzt mal egal welcher, aber das will ich einen Spoiler hier noch, so ein Safe Meter mal Meter, also ein Riesensafe im Boden versenkt und drüber eine Holzplatte. Du musst die Holzplatte hochmachen und dann machst du so ein Vorhängeschloss auf mit Nummer, weil das eigentliche ist kaputt, also klar, ist kein heiler Safe mehr. Und dann klappst du diese riesen fette Tür auf. Und ich klappe die Holztür zur Seite und das erste, was oben drauf liegt, ist ein Zettel: Polizei, wir mussten das Schloss leider knacken, darunter No Trade, Ihre Polizei. Oder nichts hinzugefügt oder irgendwie so stand da drauf. Ja. Also voll süß gemacht, aber siehst du, der Handy, der Account dann hat auch nichts genutzt, war ein Mystery. Okay. Und der Final lag halt an anderer Stelle. Ja, der richtig, dann wäre es halt nur sinnvoll, wenn die so einen Reviewer-Account kriegen würden. Ne? Dann das denke ich auch. Oder sie stellen mich ein, bezahlen mir Gehalt und ich arbeite alle Caches nach und nach ab und gucke, ob die Finals in Ordnung sind. Das ist auch Stress. Ich musste gerade an einen Berliner Mystery denken, der doch wochenlang mitten in der Stadt ungefunden war. Ach, die Scheiße. Und irgendwann hat sich doch ein Reviewer daran die Finger verbrannt, weil er die eingetragenen Final-Koordinaten in Geochecker eingegeben hat. Okay. Und der Verstecker war ja so schlau, der hat ja die errechneten echten Final-Koordinaten. Die wichen wenige Meter von den eingetragenen Final-Koordinaten ab. Also er hat jetzt nicht irgendwie geschummelt im Sinne von Abstandsregel absichtlich verletzt oder so. Es geht nur um 2-3 Meter irgendwie sowas. Aber er konnte damit sehen, dass der Reviewer noch zu, das wollte er damit. Das ist so typisch für diese Community. Die sind alle so. Ja, da will genau, das wird ja auch passieren. Wenn andere das Messer in den Rücken stecken, ich kriege immer das Kotzen, ehrlich gesagt. Sehen das alle, also einige sehen es einfach sehr ernst. Ne? Ja, aber ich aber auch. Polizei- das ist mein Hobby, auch, also ich sehe es auch schon ernst. Aber, Die Polizeisache ist auch, wenn du jetzt eine Polizei einen Account in die Hand drückst und sagst, pass auf, hier kannst du alle Final-Koordinaten sehen von allen Caches, egal ob PM oder nicht und sonst was. Und da ist ein Cache dabei. Da ist ein Cache dabei, garantiert. In unser Forum, in die Fußgänger. Ja, aber was ist daran so schlimm? Also wenn derjenige dann losrennt und alle Caches sucht und weglockt, soll er es doch tun. Ich meine, wo hat er dann seinen Spaß gehabt? Nein, aber die sind ja, also auch wenn einer lockt, ich muss immer so grinsen, wenn diese typischen Twitter-Geschichten kommen, da oben, ich habe den Cache gesehen, kam aber nicht ran, habe mal als Found gelockt. Und dann hat tatsächlich so einer gelockt. Jetzt gucke ich mir das immer gerne mal an. Klick da drauf und sehe dann, der hat 300 Founds in einem Jahr. Dann sage ich, ja, dann lass ihn den noch long da drauf geschissen auf den einen Found. Mein Gott, wenn die das glücklich machen, der tut doch niemandem weh. Nee, also ich habe mal in so einem Artikel geschrieben, dass jeder gerne unsere Caches locken kann, wenn er sie im Internet gefunden hat. Und habe aber eine Bitte dazu geschrieben, bitte freundlich und wenn sie das nicht hinkriegen, ich habe gleich ein fertiges Log drunter geschrieben. Cool. Für ein Copy-Paste. Man musste also nur noch wir und ich irgendwie ändern. Und coole dann, Idee. Und fertig. Das hat keiner gemacht bis jetzt. Aber wenn ich das gefunden hätte, schon. Nee, hätte ich auch nicht gemacht. Also mir ist das wirklich völlig wurscht, sollen die Leute machen. Wenn sie halt einen Cache locken und die nicht finden oder... Ja, so gut. What? Also ich sag mal so, ich sehe es immer noch so, die einzige Regel ist die Unterschrift im Log, die für mich persönlich jetzt gilt. Ich möchte nicht nur die Unterschrift im Log von meinem Namen sehen, ich möchte an diesem Final gewesen sein. Ja. Wenn mich da einer hingeführt hat und das ein 5-5er gewesen, dann ist mir das auch egal. Dann habe ich mich da hinführen lassen, dann wusste ich, was ich tue. Aber auch dann habe ich, das eigene Ziel ist doch, du stellst als Owner eine Aufgabe und ich muss den Final kriegen. Und wie ich diese Aufgabe löse, ist doch meine Sache. Das ist im Prinzip. Und wenn ich mir einen engagiere, der für mich einen Baum hochklettert, weil einer so viel Geld hat, oder der mal ein Rätsel löst, auch dann habe ich habe doch das Rätsel gelöst, ob ich es selber gemacht habe oder nicht. Aber dann kommt so dieses deutsche Blockwart-Mentalität Und du hast den nicht selbst gekillt. Und so einen, der mir das schreibt, den würde ich mal fragen, wie machst du denn das bei Multis, wenn du zu dritt bist? Ja. Geht dann jeder zu der Station und die anderen warten hinter der Ecke, weil sie nicht sehen dürfen, wo die ist? Oder halt sich die Augen zu. Genau. Das ist ja auch noch so. Ich habe heute wieder so einen Tag, wo ich mir viel zu viel aufregt habe. Daher heißt das wieder, wie gesagt, ich habe unsere erste Kritik, die wir für unseren Podcast gekriegt haben, lautet unter anderem, negative Grundtendenz steht, glaube ich, heute noch auf iTunes drin. War der Einzige, der uns hier bewertet hat, war iTunes. Und scheiße, der hatte recht. Das muss ich ihm ja heute noch lassen. Das ärgert mich ja am meisten. Also wir wollen das ja auch ein bisschen positiver darstellen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir beim Podcast auch durchaus mal sagen, muss man alles ansprechen, aber das macht das Cashen ja noch lange nicht schlecht. Nein, nein. Ja, aber manchmal klingt, weiß ich selber, klingen wir so, gerade wegen mir, weil ich mich auch gerne aufrege. Da tue ich auch gerne mal so Spaß. Okay, was Schönes. Die wunderbaren Geocoins, was hältst du davon? Finde ich eigentlich ganz nett. Ich habe das Sammeln mal, ich will nicht sagen verboten bekommen, aber ich bin so ein... Die Frage steht nämlich hinten, damit ich nicht vergesse. Jeder Gast kriegt ja eine spezielle und welche möchtest du denn? Das sind die gleichen, nur die Farbe ist anders. Oh, schwer zu sagen. Ich glaube, die MB kommt wieder und kriegt dabei. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich finde diese schwarze viel schöner und ich setze jetzt auf diesen schwarzen, glaube ich, die letzte Silber. Claudia. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich sammle grundsätzlich viel. Das, ich will jetzt nicht sagen Briefmarken oder so, aber ich sammle. Kleiner Messi. Nö, das nicht, aber ich sammle halt viel. Ob das ja, okay. CDs, Schallplatten oder sonst was ist. Oder Zeitschriften auch. Und also ich habe damals mal eine Ansage gekriegt, jetzt fange ich auch noch damit an. Ich habe dann gesagt, na gut, ich mache es halt nicht. Ich habe so ein paar Coins, die ich auch kaufe und sammle. Das sind meistens so Coins, ich sag mal, zu den Mega-Events. Mhm. Da habe ich dann schon viel Wert drauf gelegt, dass ich dann auch die Coins kriege und habe. Einfach als Erinnerung. Dann so ein paar Coins, die ich schön finde, kaufe ich mir auch nicht viel. Schickst du die raus, oder? Wir haben, glaube ich, 2 Coins im Umlauf. Mhm. Die sind auch immer noch am Leben irgendwie. Aber sonst eigentlich nicht. Mhm. Nee, die sind auch zum Teil gar nicht aktiviert. Mhm. Die liegen wirklich nur so in so einer Kiste als Sammlerobjekt. Ich glaube, die kannst du da losschicken. Das ist so eine Personal Coin, die wird noch nicht mal geklaut. Wahrscheinlich, weil da kein Icon dabei ist. Ja, ist ja wirklich so. Also ja. Die werden ja als wertlos nicht, aber nicht so wertvoll eingestuft. Also so ein bisschen, so eine kleine Sammlung habe ich vielleicht 30 Stück, 40 Stück oder so. Nein, das ist wirklich nicht viel. Ich habe auch 3 oder 4. Das sind halt wirklich nur Sachen, die man vielleicht sogar mal geschenkt bekommen hat von irgendjemand oder als Erinnerung irgendwie sich gekauft hat. Das sind auch meine 3 oder 4, genau. Erinnerung und Geschenk, ja. Okay, also ich glaube, wir könnten auch heiraten. Wir sind uns da sehr ähnlich. Nein, und das ist, ich finde das okay. Diese wirklichen Hardcore-Sammler, die dann mit Alben auf Events kommen. Der Teufel hat jetzt seine erste eigene Coin raus. Ist auch schick davon ab. Ja. Kann ich nicht so ganz. Also ich kann die Leute verstehen, wenn man sammelt, weil ich halt selbst auch viele Sachen sammeln, aber das wäre mir dann auch. Also ich muss sie immer mit nach Hause bringen und dann guckt Heike sich die an und dann findet sie die schick oder nicht schick und dann darf sie sie wieder mit wegbringen. Alles also klar. Ihr geht das auch so. Also mir geht das auch so. Ich transportiere die gerne, weil das ein bisschen nachgelassen hat. Weil heutzutage, wenn du nicht nach 10 Minuten gelockt hast, wird ja gegrappt. Also ja. Ich kann mich auch erinnern, unsere allererste Coin, die wir mal in einem Cache gefunden haben, das war so eine Germany Coin. Hast du heute nur, ne? Da wussten wir gar nicht, was das ist. Ja, also wir haben die erstmal im Cache liegen gelassen, weil wir eigentlich gar nicht wussten, was ist denn das überhaupt. Mhm. Das hat da so mit den Coins angefangen. Ne? Mhm. Und die haben wir halt im Cache liegen lassen und haben dann irgendwann mitbekommen, dass das so eine Coin war. Die hätten wir eigentlich mitnehmen dürfen können, wenn wir wollten, aber egal. Also ich schicke mal lieber TBs noch los, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die Coins schick, aber die TBs werden nicht so oft geklaut. Ja, TBs haben wir gar nicht im Umlauf. Wir haben also wirklich nur 2 Coins im Umlauf. Ich weiß auch im Moment gar nicht, wo die sind. Ich glaube, die eine Coin, die war irgendwo in Schweden oder so und die andere, die dümpelt hier in Deutschland irgendwo rum, in Bayern, glaube ich, irgendwo. Ich soll heute eine wiederkriegen. Okay. Die erste Hamburg-Coins. Also wir haben auch sämtliche Coins. Also die beiden Coins, die wir auf Reisen haben, die haben wir auch eigentlich ohne Ziel auf Reisen geschickt. Ja, also das ist auch sinnvoll. Wir sollen von Cash zu Cash reisen und dann ist es gut. Ziele kannst du sowieso vergessen. Wer will, der kann ein Foto machen, muss auch nicht. Ich glaube, Ziele guckt sowieso keiner mehr an, das merke ich. Ich habe eins nach Kanada 5 Stück geschickt, sind die eine angekommen. Ja. Vergiss es. Einer meldet sich einmal im Jahr, meldet sich ein Amerikaner. Ja, jetzt tue ich es aber bald wieder in Cash. Das geht seit drei Jahren so. Okay. Also die TBs laufen da etwas besser, muss ich sagen. Also Coins, ich würde es ja auch nicht mehr losschicken. Ich freue mich. Heute soll mir einer auf dem Event hier eine wiedergeben. Die hatte ich reingeschrieben, dass sie zurückhaben wollte langsam. Mhm. Und der hat die auf dem Alzheimer-Vergnügen oder so irgendwo eingesammelt und will mir die heute geben. Und das ist eine der ersten Hamburg-Coins. Die wurden ja damals im grünen Forum gemacht von dem, von dem Finn, glaube ich. Finn war es, ja. Die fand ich schick, ey. Das ist auch so eine Serie, die habe ich auch voll gesammelt. Und die habe ich keine einzige mehr von zu Hause. Die sind alle auf Reisen. Deswegen endlich kriegt eine wieder, die nicht geklaut wurde. Also da habe ich auch eine auf Reisen, eine der ersten da losgeschickt und die anderen, die habe ich gesammelt. Die sind schick, ne? Ich finde die einfach nett, auch diese leuchtende... Hast du denn auch eine Hamburg-HCT-Wappen bekommen? Ich habe mal von Hans so einen Pin, glaube ich, bekommen. Achso, nee, es gibt auch ein Wappen. Das gab es von Finn für die Coins dazu, für die erste Bestellung. Die ist ihm doch verloren gegangen irgendwie am Zoll und dann wurde das alles ein bisschen teurer. Und, nee, habe ich nicht bekommen. Achso, okay, das war erstmal was echt schwierig, was er da gemacht hat. Ja. Und da war denen so dankbar, die bezahlt haben, trotzdem auf den Aufpreis habe ich auch gleich gemacht. Mein Gott, kann er nichts für. Da muss ich ihn eigentlich mal drauf ansprechen. Ich glaube, ich habe nämlich auch noch was extra bezahlt bei irgendeiner Serie. Ja, frag ihn. Oh Mann, da wurde ich schon nachgefragt, was das ist, wo ich das her habe. So. Okay, dann haben wir ja die Fragen eigentlich durch. Unsere Frage. Du sammelst ja nicht nur Coins, so ein kleines bisschen, sondern auch ganz viele Pixel. Pixel sammel ich? Pixel, du hast deine Lichtbildkiste. Ach Gott, ja. Machst du es nur beim Cachen oder? Nein. Was ist das? Also, ein eigenständiges Hobby. Das ist eigentlich Fotografieren, sagt das mal dazu. Kein Hörer weiß, wovon ihr da redet. Ich muss selber gerade gucken, was. Jetzt hat er Alkohol genommen oder war im letzten Bonche was drin hier. Nein, also ich fotografiere, das ist auch noch ein Hobby, wenn ich mache. Also ich fotografiere beim Cachen, weil man halt wirklich an Orte kommt, die man sonst nicht so sieht. Ich bin dann auch mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen enttäuscht oder so, aber wenn man jetzt bei so einem, zum Beispiel bei so einem Lost Place irgendwie ist, wo man rennt dann wirklich da 8 Stunden übers Gelände, dann habe ich manchmal so eigentlich das Bedürfnis, ich will eigentlich viel lieber fotografieren. Wir würden 2 Tradis am Eingang reichen und dann renne ich hier selbst los. Wir haben auch jetzt vor kurzem so einen Cache gemacht, hier in der Nähe, ein Lost Place, sage ich euch noch mal welchen. Wir haben den Cache nicht gemacht, aber ich habe das trotzdem recherchiert, wo das ist. Und dann sind wir dann irgendwann mal Sonntagnachmittag zum Fotografieren dahin gegangen. Mhm. Wir haben den Cache zwar nicht gesucht und auch nicht gefunden, auch nicht durch Zufall. Wir haben, glaube ich, die erste Station gefunden. Ja. Aber da bin ich dann nur zum Fotografieren hingegangen. Welche Ebene bewegt sich? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich habe da von dem Hobby wirklich gar keine Ahnung. Ist das so wie hier Martin in eckigen Klammern so auf dem Niveau? Oder? Nö, nicht ganz. Also Martin macht ja schon recht aufwendige Sachen. Ne? Und das, ja, ich sehe die Bilder, aber für mich ist das immer, weißt du... Also Martin bearbeitet ja auch relativ viel nach. Mhm. Der hat ja so Sachen, wo er dann dieses typische, ja, wie soll ich das sagen... vielleicht viel Kontrast oder sowas. Ja. Also irgendwas macht er dann mit den Bildern halt, bearbeitet die nach. Das mache ich eigentlich nicht. Bin eigentlich so ein Freund von, ja, wie nennt sich das, out of cam. Also so wie die Bilder aus der Kamera rauskommen, so behalte ich sie eigentlich auch. Ich bearbeite die eigentlich fast nie nach. Also die Bilder, die du da vielleicht in der Lichtbildkiste gesehen hast, da sind minimale Bearbeitungen bei. Mhm. Also ein bisschen Farbe vielleicht, ein bisschen Kontrast, aber ganz wenig. Und wie gesagt, beim Cachen fotografieren wir viel, dann aber meistens mit so einer kleinen Kompaktkamera. Und wenn dann irgendwelche speziellen Veranstaltungen hier in Lüneburg oder Umgebung sind, so wie hier die Gördeschlacht oder so aus Lüneburg. Da, ja, das habe ich gesehen. Jetzt weiß ich nicht, was das ist. Ich habe letztens hier gecached. Ja. Da hauten irgendwelche mit Holzschwertern aufeinander. Genau, werden diese Schlachten historisch nachgestellt im Original oder in Kostümen und sowas. Müssen die das unbedingt vom Cache machen? Naja. Und da der Cache liegt, wegen, na egal. Und da gehe ich dann auch nur zum Fotografieren hin mit einer vernünftigen Kamera und vernünftigen Objektiven und so. Vernünftig ist ja mal relativ. Ja, also mit einer großen Spiegelreflexkamera halt. Und dann. Aber ich kann das mal, also das geht immer an mir. Dies mit dem Nachbarn kann ich immer nicht. Ich will ja, also wenn wir machen, dann nennt sich das wohl eher Schnappschüsse. Wir haben ja mal so einen vernünftigen Fotoapparat für Heike da gekauft, weil die ein besseres Auge dafür hat. Das, was aus dem Handy kommt, das ist selbst mir zu schlecht. Das kann man sich mal auf dem Computer angucken. Aber nicht, ich drucke immer ganz gerne aus, so schöne Erinnerungen. Und im Carport hängen die bei mir alle in DIN A4. Okay. Und wenn du Handybilder auf DIN A4 druckst, sieht das scheiße aus. Das ist egal. Also das ist was für klein. Ja, deswegen haben wir eine etwas bessere gekauft, die halt das so gut hinkriegt, dass DIN A4 auch gut aussieht. Und dann sehe ich immer, dann wird da nachbearbeitet von den Leuten und da werden irgendwelche Laternen aus dem Hintergrund rausgenommen. Und da denke ich immer, ich war doch da und ich möchte doch das sehen, was ich damals gesehen habe. Für mich ist das nur mehr Erinnerung, also weniger die Ästhetik des Fotos als mehr Erinnerung, die in dem Foto steckt. Also ich kann das schon verstehen, wenn du jetzt also irgendeine Aufnahme machst, ich sag mal, was ich in Hamburg vom Alster-Panorama oder sowas. Ja. Und du möchtest halt dieses Alster-Panorama mit dieser Fontäne da fotografieren, und da steht halt so ein blöder Baukran. Ja, okay. Ne? Dann kann man den schon mal rausretuschieren. Aber das finde ich auch in Ordnung, wenn man das macht. Ja, okay, klar. Dann gehst du auch mit einem anderen Ansatz hin. Du gehst dahin, um das zu fotografieren. Bei mir wäre diese Alster-Fontäne durch Zufall mit drauf. ist so. Also, ja, das eine ist halt wirklich fotografieren, ja, genau. Dass man da gezielt hingeht und sagt, man möchte, Nachtaufnahmen oder sowas machen. Also Nacktaufnahmen, die würde ich ja auch mit drauf. Okay, da würde Baukran halt auch stören. Ja, oder du bist halt so unterwegs und man sagt das so, man knipst halt. Ja, da bestehe ich auch so. Also bei uns ist es Knipsen, ja. Das ist bei uns so ein Mischmasch. Wenn wir unterwegs sind, habe ich auch nur so eine kleine Kompaktkamera dabei. Mhm. Da mache ich halt ein paar Bilder und Videos. Und das reicht im Prinzip. Videos auch? YouTube? Nein, nur so privat. YouTube macht lohnt sich. Du hast viel Spaß mit, kannst du mal machen. Ja, ich habe so ein, zwei Videos irgendwie mal da eingestellt. Und Da kommen auch dann viele komische Typen aus dem Büsche. Haben wir noch Schönes drin hier? Haben wir noch was Spezielles für dich? Ach, was ich immer noch wissen wollte, Kohlekraft. Ja. Wie bist du so? Du bist doch nicht so doof gewesen, hast gedacht, dass das Metall noch hält oder was? man muss Kohlekraft mal kurz beschreiben, für die, die es jetzt gar nicht kennen. Das war ein Cache von Wikiewicz. Und wie immer bei Wikiewicz sind die nicht ohne. Und man musste, wie hoch war die Leiter da? 10 Meter? Ungefähr in den Untergrund. Ja, viel mehr nicht. Also man musste so 10 Meter etwa unterirdisch runter über eine alte, verrostete Leiter, die aber noch hielt, die hielt eigentlich noch ganz gut. Das war nicht das Problem. Nee, die hatte hinten ja auch noch so Schutz, glaube ich, war dran. Man konnte auch nicht rausrutschen. Nee, hinter einem war noch so eine Stange. Ja. Und unten war es halt das Metall eigentlich fast pulverisiert und der Beton auch nicht mehr das Stabilste. Also der Beton war eigentlich noch sehr stabil, viele Metallteile eigentlich auch noch. Die am Anfang schon nicht mehr so sah. Also sagen wir so, sie sahen nicht vertrauenserweckend aus. Also wir waren halt drin in diesem Ort. Das ist halt ein alter Ein- oder Auslauf von einem alten Kohlekraftwerk an der Elbe. Und es war dunkel, klar. Ach, dunkel? Ja, das ist klar. Nur mit den nötigsten Taschenlampen. Und wir haben halt da gesucht und wir waren zu dritt da und wir sind alle so hintereinander irgendwo über so eine Mauer rüber geklettert und waren dann auf so einem Metallsteg. Ei. Und vielleicht hat man so ein bisschen so diese Umgebung auch vergessen. Ja, das tut man auch, definitiv. Weil man doch ziemlich abgelenkt ist. Ja. Und man war am Suchen und dann irgendwann, ich bin vorweggelaufen und Alligatöse und Kas Michel sind hinter mir gelaufen. Ina hat oben Schmiere gestanden, dass uns keiner mochte da oben, das haben wir auch gehabt. Keiner macht das Ding da oben einfach zumachen. Ja, irgendwie hat man doch ein scheiß Gefühl dabei. Sie war da auch ganz froh drüber. Und dann sind wir halt da rumgelaufen, unten haben gesucht und irgendwann habe ich dann auf diesem Metallsteg, da gab es dann noch so einen Handlauf von der Seite und dann dieser Handlauf, und dieser Handlauf hat sich dann halt in meinen Händen in Luft aufgelöst und dann wurde mir irgendwann schlagartig klar, dass wir auf Metall stehen und dass das eventuell wegrosten kann. Und wir haben uns dann eigentlich sofort auf Beton geflüchtet und haben uns dann auch nur noch auf Beton bewegt. Obwohl der ganz schön glatt schon zum Teil war. Man musste auch auf den Beton, fand ich, sich immer bewusst sein, warum ein bisschen langsam. Es ging ja halt wirklich, man hat eigentlich gar nicht gesehen, wie tief das war. Ich hatte so 5-6 Meter und dann fing das Wasser an und man wusste nicht, wie tief das noch ist. Richtig, Schlamm wahrscheinlich auch noch da unten. Und vielleicht raus geht es auch nicht. Es gab ja auch keine Leiter mehr. Genau, vielleicht noch so ein paar Metallteile unten, so Schieber oder sowas. Also ich kann schon verstehen, warum er ihn jetzt zugemacht hat. Also das geht heute. Aber war das der Grund, warum er den... Nicht wegen dir, sondern jetzt wegen der Masse, wenn ich das richtig verstanden habe, wegen der Masse an Kescher. Und er sagte auch, als er das letzte Mal da... Ja, hat er uns erzählt, das letzte Mal da, aber kamen ihm irgendwie zwei junge Leute mit Kind und Jugend und iPhone entgegen. Ja, schlimm. Und suchten gerade den Eingang sozusagen. Und da hat er dann gleich gesagt, nee, ich sage es zu. Und das kann ich dann auch verstehen und akzeptieren. Ja. Also mehr als akzeptieren, das ist... Ja. Wie gesagt, Corona möchtest du ja auch keinen da unten. Also seine Caches liegen ja alle, die sind alle sehr grenzwertig. Ja, so sage ich es auch immer, Ne? Man muss das lieben. Teilweise auch umstritten, aber auch bei einem Cache da in diesem alten Gewächshaus haben sich ja auch irgendwie ein, zwei Leute da die Beine aufgeschlitzt an den Scherben. Ja, aber wie viel Schuld gibst ihm das? Also du kommst da an, ich fand gerade das Gewächshaus, du kommst an und siehst, was da vor dir liegt. Und du siehst auch, dass das... kaputt ist. Also man muss auch sagen, wahrscheinlich sind da schon 200 Leute vorher durchgelaufen, die sich nicht verletzt haben. Also kann man dann schon sagen, ja, das ist dann eventuell doch an den Leuten nicht, die da... Waren denn mehrere umstritten? Also ich weiß von dem einen, der umstritten war, aber das war ja mehr wieder so eine, ja, von einem umstritten. Also es gibt manchmal so ein paar Sachen, wo sich die Gemüter so ein bisschen aufreiben. Aber ich habe ihm sogar mal einen Tipp gegeben für einen Cash, wo er sogar gesagt hat, da lege ich keinen Cash. Echt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, er hat gesagt, da legt er keinen Cash rein. Das war dann doch... Was? Ehemalige Zonengrenze, als sie noch an da war? Nein, das ist quasi fast in Lüneburg, in der Innenstadt, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich erzähle es dir nachher, wo es ist. Da hat er gesagt, nee. Da das ist ein guter Cliffhanger für einen Podcast. Ich erzähle es dir nachher mal. Dann kriege ich ja wieder Mails oder nein, weil die Leute sonst da hinrennen und da wirklich sogar einen Cash hinlegen. Okay. Da hat er gesagt, nee, selbst da lege ich keinen Cash hin. Und da muss er schon derben. Also er ist ja wirklich... Ist es auch. Also ich mochte seine Cash von Anfang an, obwohl ich auch, wie gesagt, Keuler bei Nacht, da diese Leiter hoch, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein Ernst sein. Haben wir nie gemacht. Also ach, genial. Also, wie gesagt, waren immer grenzwertig, aber man wusste es vorher. Also es ist ja nicht so, dass mich das was überrascht hätte oder irgendwie. Sondern ja, man weiß, wenn man Mikiewicz macht, da kann es mal richtig eklig werden. Man macht sich halt dreckig. Ne? Ja, nicht nur dreckig, es kann auch mal gefährlich werden. Das fand ich immer so den Unterschied zu Cosmic Pop. Die sind ja doch sehr ähnlich, jetzt mal von der Qualität her, finde ich beide sehr gut. Aber bei Cosmic Bob war es eigentlich eher mal so, dass ich mir sicher sein konnte, sie sind nirgendwo richtig gefährlich. Und bei Mikiewicz war ich mir da nicht ganz sicher. Und das war, also das ist auch keiner, ich will da keinen schlecht oder gut machen mit, sondern einfach, das war für mich echt so, das unterschied die beiden. Cosmic Bob war übrigens im Kohlekraft alleine in diesem Cache, also in der Final Location, und ist da auch wirklich hoch und runter gekrabbelt, hat er mir erzählt. Der ist da wirklich allein unterwegs gewesen. Ja, das glaube ich sofort, das passt zu ihm. Genauso wie Mikiewicz, der Einzige ist, glaube ich, der den Osterosch nur im Osten alleine gemacht hat. Der hat ja sogar geschlafen. Der sagt doch zu uns, wieso ist das so was Besonderes? Ja, das ist was Besonderes. Ja, Osterosch, da hat er nicht übernachtet, aber ich glaube, im Wald, da hat er übernachtet oder in der alten Kommandatur. Also er ist schon, ich glaube, da hat er dann auch ein bisschen tief gestapelt, er ist schon eine Marke für sich, das muss man ganz klar sagen. Das ist einfach ein Charakterkopf in der Szene, das gibt es für mich überhaupt kein Vertun. Gut, und wenn man ab und zu was ein bisschen diskussionswürdig ist, ja. Du, das gibt es so, auch bei anderen Caches. Ja, das ist bei unserem Podcast bestimmt auch so. Ja. So, dann haben wir den Zettel alles durch. Wir hatten vielleicht noch USM als Thema, da bist du ja auch aktiv. Na, war das ich machst aktiv. Du auch noch? Das habe ich mal gemacht. Also OpenStreetMap war ich mal aktiv. Habe auch recht viel gemappt eigentlich hier in Lüneburg und Umgebung. Aber da fehlte mir dann irgendwann auch die Zeit zu. Beziehungsweise in Lüneburg waren wir ziemlich weit mit Mappen. Mhm. Die ganzen Straßen und Fußwege waren eigentlich alle gemappt. Was fehlte, waren Häuser, Gullideckel und Wälder und Felder und sowas im Umkreis, das fehlte. Und da habe ich dann für mich eigentlich nur noch wenig Sinn gesehen, noch was zu tun, weil alles da war. Ich habe dann eine Zeit lang ziemlich viel Fehlerbehebung oder Fehlersuche gemacht bei OpenStreetMap. Und habe dann irgendwann aus Zeitgründen noch einfach aufgehört, weil ich war da auch aktiv bei den Treffen, einmal im Monat mit dabei, wo wir vieles gemacht haben. Die anonymen aus Emler. Genau. Das ist auch so eine Truppe, wo man ganz spannende Sachen, ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal, als ich bei dem Treffen war, da haben die sich drüber, na, nicht gestritten, aber sie haben sich unterhalten darüber, wie man eine Bushaltestelle mappt. Und ich so gedacht, naja, Bushaltestelle, Punkt setzen, Bus dran schreiben, die Linie dran. Ja, da ging es dann darum, wo ist denn die Bushaltestelle? Da, wo der Bus hält, da, wo die Tür ist, da, wo der Mast steht oder da, wo das Häuschen steht. Ich wäre, glaube ich, geflohen nach der. Da habe ich dann auch gedacht, die haben alle einen an der Klatsche hier, was wollen die denn hier? Aber letztendlich macht es Sinn, wenn man, genauso wie wenn man Häuser und Hausnummern mappt, wo ist denn die Hausnummer an einem Haus? Da, wo sie an der Wand festgeschraubt ist oder da, wo die Tür ist. Wenn man das aber aus einem Blickwinkel sieht, zum Beispiel von einem Sehbehinderten, für den ist das dann ziemlich wichtig, wo ist denn die Tür? Wir sehen, oder ist die Tür, klar, da gehe ich hin, klingel und mach auf, aber für so einen Sehbehinderten oder blinden Menschen, der sieht das halt nicht. Und wenn die mit ihrer Technik unterwegs sind, ist es wichtig. Wie wuppt man das dann noch das alles geht. Zu verhalten? Also das funktioniert. Also es gibt sogar Mapper, die rennen mit einem Zollstock los, wenn da jetzt auf dem Fußweg so ein Pfeiler steht, so ein Umklapppfeiler, dann messen die genau aus, wie viel Platz links und rechts von diesem Pfeiler ist. Einfach unter dem Gesichtspunkt, wenn da ein Rollstuhlfahrer ankommt, der weiß, sein Rollstuhl ist, was ich, 50 cm oder 80 cm breit und diese Durchfahrt ist nur 75. Dann weiß er, da kommt er nicht durch. Wahnsinn, ich bin nicht mehr Gedanken drüber. Richtig, und wenn man das aus verschiedenen Blickwinkeln sieht, von anderen Leuten, da gibt es ja Leute, die machen das aus für Behinderte, für Reiter, für... Ja, aber das ist spannend mal zu hören. Ja. Genau, und wenn man das nämlich aus den verschiedenen Blickwinkeln sieht, dann macht es wieder Sinn, das auch so zu mappen. Ne? Und ja, wie gesagt, für mich war es wichtig, dass Straßen, Fußwege im System drin sind. So sprich, dass man auch routen kann. Öffentliche Verkehrsmittel waren dann für mich schon nicht mehr so interessant. Ja. Gibt es die in Lüneburg? Gibt es, ja. und dann habe ich dann irgendwann auch die Zeit verloren, weil ich dann viele andere Sachen auch mache und dann geht das irgendwann durch. Ich gucke immer noch rein und gucke, was in der Szene so passiert und ob sich da was tut, aber letztendlich aktiv bin ich da jetzt nicht mehr seit ungefähr einem Jahr ungefähr. Ja, auch wieder interessant zu hören, was es da für verschiedene Ansichten gibt, was wichtig ist. Ja. Also ich hätte jetzt auch gedacht, da kann man sich trefflich drüber streiten, aber das ist interessant, mal so andere Sichten zu hören, weil ja klar, an die Rollstuhlfahrer hätte ich jetzt vielleicht noch gedacht, aber schon nicht mehr wegen dieser Pfosten, sondern überhaupt, wo man langfährt, aber die Blinden hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, für so einen Blinden ist es zum Beispiel auch interessant, was für einen Bodenbelag habe ich. Habe ich jetzt einen glatten Bodenbelag oder Kopfsteinpflaster, weil der orientiert sich daran auch schon mit seinem Stöckchen. Ja, klar. Und der eine Mapper hier aus Lüneburg, der war auch mal mit einem blinden Menschen unterwegs. Und da sieht man dann auch da was. Da kriegt man andere Das ist jetzt blöd, aber man sieht das dann mit anderen Augen. Das ist beim Blinden natürlich ein bisschen komisch, der Vergleich. Aber man sieht das einfach aus einem anderen Blickwinkel, was die für Probleme haben. Ja, klar. Und wenn man dann das durch wenige Klicks irgendwie machen kann, dann macht man das halt. Ja, nicht nur das, ich finde es auch einfach so mal spannend zu hören, muss ich ehrlich sagen. Also solche Sachen finde ich, ich weiß auch gar nicht warum, die können sie mir egal, aber ich finde sie immer spannend. Ich habe es gestern gerade gesehen, ich darf ja dank Heike jetzt wieder, wie heißt das noch, mit dem Tanzen auf RTL oder wo das da läuft. Ach, Let's Dance. Let's Dance darf ich ja jetzt wieder gucken. Ja. Ah, da hatten sie diesmal auch, da ist jetzt eine blinde Tänzerin, das fand ich auch spannend. Ne? Also das war beeindruckend zu sehen. Also da merkte man auch, da denkt man halt drüber nach, man denkt, das geht blind so einfach. Nee, so einfach war das alles gar nicht. Das war auch eine interessante Sichtweise. Aber davon wären wir jetzt so off-topic, außerdem wollen wir noch zum Event. Tja, hast du kein iPad, guckst du Let's Dance? Ja, das liegt nicht am iPad, das liegt wirklich da. Nachher, ich gucke das auch ganz gerne, ich gestehe es ein, auch wenn das jetzt immer noch an ist, das Mikro. Ich finde das gar nicht so übel. Also das ist so eine der Sendungen, wo die keine Chance haben, die Prominenten oder sagen wir mal, die haben sehr wenig Chance, wirklich was zu faken. Die müssen diese 3 Minuten tanzen und entweder kannst du das oder du kannst das nicht. Da kannst du doch so prominent sein. Das war also wirklich faszinierend. Da ist dieser, der hat die Songs für Nena geschrieben, 99 Luftballons, also richtig erfolgreich. Fahrenkrug, ne? Ja, wo man denken würde, wow, der muss ja musikalisch sein. Der sah halt etwa aus wie eine Bahnschranke. Also das war der erste, wo, glaube ich, auf dieser Landi sagte, boah, geh da aus. Also der war wirklich unfassbar unmusikalisch. Also nicht unmusikalisch ist es ja nicht, aber unbeweglich. Unbeweglich. Also das sah schon... sah das schrecklich aus. Und deswegen, ich gucke schon ganz gerne noch. Er hat seinen Vertrag erfüllt, kriegt er ein paar Euro für und dann. Ja, ich glaube, dem geht's. Also wenn der 99 Luftballons geschrieben hat, bin ich mir nicht so sicher, dass der Geld noch so dringend braucht. Ich weiß nicht. Also mach auch sein, der Beweggrund ist mir auch ziemlich egal. Ich gucke, also das ist die einzige Sendung, die wir auf den Privaten tatsächlich noch gucken, ist, wenn es dies gibt, dieses Letzte Ends. Und das gucke ich tatsächlich auch mit dann meistens, weil ich es gar nicht schlecht finde. Jetzt kriege ich bestimmt böse Leserbriefe. Bevor wir uns jetzt ganz um Kopf und Kragen drehen, ich glaube, wir haben nicht einen Kommentar heute bekommen. Gehe ich mal davon aus, wir hatten einen Hörer oder zwei, wenn überhaupt. Ist wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum komplett schönes Wetter. Ja, mit 20 Grad Sonnenschein und ein Taschenlampen-Event bei Papst und der Weltmeisterschaft im Paddling-Weitwurf kann man auch, glaube ich, erwarten, dass heute viel zu. Aber dafür haben wir ja die Konserve jetzt. Also von daher habe ich auch Zeit, die Nacht zu arbeiten. Okay, und wir gehen jetzt auch raus zum Cashen. Ja, genau. Da fahren wir jetzt hin. Ja, dann sagen wir, ihr beide zuerst, ich mache es als Letzte. Ja, bis bald im Wald. Genau. Ja, von mir auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns demnächst. Ach, als nächstes kommt wieder eine Sprechstunde. Und dann gucken wir mal. Jetzt suche ich die Stopptaste da. Und die stoppen wir auch. Tatsächlich, Maria, nicht einen Kommentar. Entweder hat irgendwas.